Digi hoch 3. Vom Mund zum Ohr aus dem Zentrum für Lernentwicklung der TH Köln. Willkommen zu Digi hoch 3. Zugehört, abgeschaut, weitergedacht. Dem Podcast aus dem Zentrum für Lernentwicklung zum Einsatz digitaler Medien in der Lehre und heute eben auch zum Einsatz im Forschungsbereich. Mein Name ist Christian Maximilian Steyer und ich habe weitere GästInnen hinzugeladen. Ich fange mal einfach der Reihe nach an, wie ich sie mir aufgeschrieben habe. Ich habe einmal Konrad Förstner dabei. Hallihallo. Einmal Rabea Müller. Hallo. Einmal den Tobias Krawutschke. Hallo. Und die Johanna May. Hallo. Und wie das bei uns Tradition ist, bitte ich die Gäste, sich einmal kurz selber vorzustellen und die entscheiden dann, in welcher Dimension sie auch was zu sich sagen möchten. Ich fange jetzt mal hintenrum an, weil es einfach so schöner ist, wenn ich einfach von hinten wieder die Reihe aufrolle. Das heißt, Johanna, ich würde dich mal kurz bitten, dich mal ganz kurz vorzustellen. Ja, mein Name ist Johanna May. Ich bin Professorin an der Fakultät für Informationsmedien und Elektrotechnik und dann am Institut für elektrische Energietechnik angesiedelt. Und dann bin ich auch noch fakultätsübergreifend bei diesem Cologne Institute for Renewable Energy aktiv. Und ja, was mache ich? Ich mache mit Open Source zum Beispiel in diesem Projekt OER Content. Da haben wir OER for EE eingeworben und da mache ich mit Jupyter Notebooks was für meine Masterstudierenden, dass die Energiedaten analysieren können mit Python, was ja Open Source ist und den Vorteil hat, dass ich nicht rummachen muss mit MATLAB-Lizenzen. Sehr schön, vielen Dank. Dann habe ich gerade den Tobias. Ja, ich bin Tobias Krawutschke, Professor am Institut für Nachrichtentechnik, selbe Fakultät wie Johanna und jetzt auch erst seit letzten Herbst berufen, aber vorher schon hier als Lehrbeauftragter schon Lehre gemacht, auch die Vorlesungen, die ich jetzt mache und nutze da auch Open Source im Grundlagenfach Digitaltechnik. Gibt es ein Linux-System als virtuelle Maschine, wo dann auch Open-Source-Tools eingesetzt werden. Rabea? Ja. Jetzt wärst du an der Reihe. Gerne. Also mein Name ist Rabea Müller. Ich arbeite bei ZBMed im Informationszentrum Lebenswissenschaften im Programmbereich Data Science and Services als Data Librarian. Und ich weiß gar nicht, ob ich mehr teache oder mehr nutze. Auf jeden Fall haben wir die Carpentry-Workshops, das ist jetzt, muss gar nicht so viel sagen, aber dort lehren wir Programmierfähigkeiten im Einsteigerformat und dort eben auch vor allem Open Software, wie zum Beispiel Python oder Git. Super, vielen Dank. Und dann haben wir noch zum Schluss einen Gast, der schon mal Gast bei uns war, der heute ein zweites Mal eine Folge begleitet. Ich freue mich, dass du da bist, Konrad. Stellst du dich auch noch mal kurz vor? Ja, du kriegst mich jetzt, glaube ich, leider nicht mehr los, befürchte ich, ne? Ja, hallo, mein Name ist Konrad Förstner. Ich bin Professor an der Fakultät 3, also Fakultät für Informations- und Kommunikationswissenschaften am Institut für Informationswissenschaft. Gleichzeitig bin ich aber auch wie Rabea bei ZBMed, Informationszentrum Lebenswissenschaften, auch in dem gleichen Programmbereich, wie das bei uns so schön heißt, Data Science and Services. Ja, und ich überlege gerade, eigentlich nutze ich nur Open Source Software, wenn ich das so vielleicht so abstrahieren kann. Klar, man weiß nicht, was da sonst noch läuft manchmal, aber zumindest bei den eigenen Sachen, das heißt in der Forschung. Das ist so eine Mischung aus Informationswissenschaften und Bioinformatik. Und auch in der Lehre, das, was Rabea schon meinte, setzen wir eigentlich ganz radikal offene Software ein. Und ich versuche das auch im allgemeinen Wissenschaftsbetrieb unterzukriegen. Das heißt, so Open Science ist eins meiner Steckenpferde, würde ich mal sagen. Und da gehört Open Source natürlich auch mit dazu. Super. Jetzt habt ihr alle schon verraten, weil ich hatte es bei meiner kurzen Intro nämlich gar nicht erzählt, dass heute das Thema eben freie Software, Open Source Software sein soll und das im akademischen Kontext, also bezogen auf die Bildung und eben auch auf die Forschung. Aber ich fand super, dass ich es so eingestreut habe. Das heißt, alle Zuhörer, die den Titel nicht gelesen haben zu der Podcast-Folge, wissen jetzt schon, worum es gehen wird. Ich möchte noch ganz kurz den Bezug klar machen, weil vielleicht nicht ganz klar ist, wo Rabea gerade herkommt. Also wie kommt es, dass wir Rabea in der Runde haben? Vielleicht kann Konrad das auch kurz erklären. Dass genau. Ja, das ist relativ einfach. Zum einen muss man sagen, Rabea ist gar nicht so lange her, dass Rabea auch eine Studierende an der TH Köln war, muss man sagen. Aber Rabea unterstützt mich sehr durch eben unser Trainingsprogramm. Das heißt, diese Carpentries, da gehen wir vielleicht später ein bisschen näher rein. Das heißt, da lernen Leute grundlegende Python-Kenntnisse, Git, Unix Shell, SQL, Wikidata und noch viele andere Nettigkeiten. Und da ist Rabea eigentlich die treibende Kraft dahinter. Rabea, muss man sagen, ist sogar in diesen Carpentries jetzt sagen wir es vielleicht doch mal, so eine Organisation, die innerhalb der Wissenschaften, aber auch, sagen wir mal, so den informationszentrischen Berufen wie Bibliothekaren und derartigen Jobs, dass die Organisation und Rabea ist für ganz Deutschland oder ist für die Dachregion sogar der Regional Coordinator, wie das da so schön heißt. Also organisiert da Workshops, koordiniert das Ganze. Warum erzähle ich das eigentlich, Rabea? Na gut, aber okay, ich beiräuchere dich jetzt sozusagen. Ich bin sehr geehrt mit dieser Spezialbehandlung gerade. Genau. Ja, genau. Und das ist auf jeden Fall ein Grund, sie dabei zu haben, weil sie auch besonders diese Lehrperspektive damit einbringen kann. Genau, und das war eben auch die Brücke, dass wir sagen, also der Podcast Geo Drive aus dem Zentrum für Lernentwicklung hat ja so ein bisschen die Idee, dass wir sozusagen aus der Technischen Hochschule Köln und eben Gäste, Anverwandte, Freunde und Bekannte, die irgendwie mit dem Forschungsglocke der TH Köln zu tun haben. Und ich finde, Rabea passt halt super rein, weil sie einerseits bei uns ja auch mal studiert hat und zweitens im Dunstkreis der Forschungsnetzwerks auch noch stark unterwegs ist und wie wir jetzt gehört haben, sogar ziemlich zentral und eine wichtige Position innehat und auch eine Instanz zu sein scheint, um das jetzt nochmal abzurunden. Ohne jede Frage. Genau. Vielleicht machen wir mal eine ganz kurze Runde und fragen mal kurz ab, unter welchem Betriebssystem jeder unterwegs ist, damit wir das mal für die Zuhörer klar haben. Ich fange ganz hinten bei Johanna an. Ich mache mal erst die Frauen diesmal beide. Johanna? Ich arbeite hauptsächlich unter Linux. Ich habe noch zu Hause einen Windows-Rechner stehen, den ich immer anmache, wenn ich irgendwelche Sachen brauche, die in PowerPoint genau so aussehen sollen, wie der Kollege sie auch schon layoutet hat oder wenn das die Word-Formulare der Verwaltung sind, LibreOffice dann doch mal zerschießt. Aber ansonsten arbeite ich eigentlich unter Linux, bin da sehr zufrieden. Welche Distribution? OpenSUSE. Oh, schön, das alte Urgestein sozusagen. Ja, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die das nicht kennen, also in Linux gibt es nicht das Linux, sondern es gibt viele verschiedene Variationen und Linux ist halt ein sehr, sehr schön freies gewachsenes System, wo es verschiedene Oberflächen auch für gibt. Also nicht jedes Linux sieht gleich aus, da gibt es verschiedene Geschmacksrichtungen und Vor- und Nachteile in der Bedienbarkeit sozusagen, je nachdem, wofür man es braucht. Und OpenSUSE ist eine Variante und welcher Desktop? Gnome. Schon am Studium habe ich mich mit Gnome angefreundet und seitdem habe ich Gnome am liebsten. Ich sag mal was wahrscheinlich heutzutage sehr umstritten ist. Also es ist eine GTK-lastige Oberfläche, die, man hat früher mal gesagt, sehr Apple-ähnlich aussieht. Also macOS, heute stimmt das so nicht mehr, würde ich sagen, aber es war mal so eine Zeit lang. Also es war das nicht so, wie Windows sich aufgestellt hat, sondern es hatte einfach ein bisschen mehr diese minimalistische Richtung von Apple. Rabea. Also ich habe mehrere Systeme, kann man jetzt sehen, wie man will, ob ich mich nicht entscheiden kann. Ich finde immer, jedes System hat so seine Vorteile, hauptsächlich tatsächlich Windows 10 und ansonsten noch Ubuntu und neuerdings auch noch, also Ubuntu ist auch Linux noch für die ZuhörerInnen und eine weitere Distro, was gerade so die Spielwiese ist, mit der mich Konrad angesteckt hat, ist Nixos. Ach, echt? Ja, wunderbar, da kommen wir auch später nochmal drauf. Ich hätte jetzt mit Arc Linux oder sowas gedacht, aber Nixos ist auch schön. Oder Gentoo, schön alles durchkompilieren. Okay, das ist so Nerdwissen. Konrad, wo bist du denn da? Ja, also Rabea hat es ja schon verraten. Also ich bin gerade unter NixOS oder Nixos unterwegs und das ist auch erst seit ein paar Monaten vor, war ich tatsächlich auf Arch unterwegs. Also ich denke, dass NixOS da schon einiges an coolen Features bringt und wirklich auch im Vergleich zu anderen Distros einfach Innovation reinbringt. Das finde ich einfach sehr cool daran und das ist dieses Reproduzierbare, ne, auch wieder offene Wissenschaft und so, das ist da eigentlich ganz cool umgesetzt. Aber er hat auch eine steile Lehrkurve und sehr schlechte Dokumentation. So, und da ich jetzt Tobias übersprungen habe, darf Tobias den goldenen Abschluss bieten in der vierer Runde. ich benutze jetzt auch Windows 10 gerade, meistens auch als System mit der grafischen Oberfläche, habe aber einen Linux-Server, auf dem dann halt all die anderen Tools laufen, die ich halt gerne benutze und benutze die meist mit einer Remote-Shell oder per X-Server. Dann habe ich sozusagen auf meinem Rechner hier alles sozusagen von beiden Systemen, so wie Rabea das vielleicht auch macht, habe ich das Beste oder was mir gerade gefällt. Also ich lasse dann hier auf dem Windows meisten CygwinX laufen, damit ich den X-Server habe und dann hole ich mir die entsprechenden von dem Linux-Server. Und den habe ich noch sozusagen alles noch oder lange gepflegt und auch immer geupdatet, ein Scientific Linux CERN, das ist auf Fedora basiert das und das benutze ich auch gerne, weil es also wirklich auch leicht zu bedienen ist. Man muss sich da jetzt auch mit Paketinstallationen, Updates und sowas. Also jedenfalls muss man ja heute ja gar nicht mehr. Aber früher war es schon dann halt vom CERN-Rechenzentrum alles wunderbar vorbereitet, wo man das benutzen konnte. Ne? Stimmt. Beim Server, womit bist du da unterwegs, Debian? Das ist das Scientific Linux, ja. Genau, das ist der Fedora. Ne? Achso, dein Server basiert auf Scientific Linux, weil ich kenne nur die Desktop-Variante, dass sie schon die ganzen Formelzeichen vorinstalliert haben und so weiter. Aber du hast es als Server-Variante, genau, achso. Ja. Ja, wunderbar. Ah, schön. Und Zeitwing, um das nochmal zu starten, um das nochmal, Zeitwing X ist das, glaube ich, um nochmal zu sagen, das ist eine Möglichkeit, die Umgebung virtuell sich das Betriebssystem sozusagen bei sich reinzuholen. Also das ist sowas. Ja, genau. Oder erklär du nochmal genau, was es ist, weil ich arbeite damit nicht so viel. Es ist also mit Windows 10 gibt es ja jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, gibt es ja so eine Art Linux-Erweiterung auch oder eine Shell. Und wer vorher sozusagen unter Windows die Linux-Erfahrung oder so eine Shell-Erfahrung haben wollte, der könnte sich dieses Cyclin X installieren. Und das öffnet sich halt mit einem Terminal-Fenster und da kann man halt anfangen, Programme zu starten. Gleichzeitig gibt es natürlich noch einen X-Server. X-Server ist dafür da, um halt grafische Programme darzustellen. Und dann kann man halt auf seinem Windows-Rechner entweder lokal ein GNU-Programm starten, was grafisch benutzt wird, oder halt auf einem entfernten Rechner, wo dann halt nur das Fenster auf dem lokalen Desktop angezeigt wird. Ah, super. Ja, da hat sich Windows auch ein bisschen entwickelt, muss man ja mal sagen. Also seitdem Steve Ballmer weg ist, das Krebsgeschwür sozusagen nicht mehr so präsent ist, geht es auch besser. Ich muss auch nochmal vielleicht auch kurz sagen, also ich bin selbst im Moment berufsbedingt unter Apple macOS unterwegs und arbeite privat ziemlich lange mit Linux. Ich habe alle verschiedenen großen Linux-Betriebssysteme durch, also bei Debian angefangen, Ubuntu, Gentoo, eigentlich bin ich sogar mit Gentoo eingestiegen, was eigentlich schlimm war. Aber ich habe eine sehr steile Lehrkurve gehabt und fand danach alle Systeme nur noch als Erleichterung, die danach kamen, wo ich dachte so, es geht auch einfacher. Nicht nochmal alles bauen müssen. Und bin mittlerweile bei Elementary OS privat. Das ist Ubuntu-basiert. Das versucht tatsächlich Apple so ein bisschen nachzubauen und habe jetzt Pop OS für mich entdeckt. Das ist so ein bisschen für die Multimedia-Ecke. So für die Medienpädagogik ganz gut, wo ich ja auch mal so ein bisschen unterwegs bin. Das sind meine privaten Favoriten im Moment. Aber das wechselt sich im Laufe der Zeit. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich kriege auch alle paar Jahre immer die Nieper, dass ich mal ein neues Betriebssystem, also neue Distribution ausprobieren muss, warum auch immer. In der Tat, da kommt das kleine Teufelchen, setzt sich auf die Schulter und flüstert ins Ohr, schönes Betriebssystem hast du, aber du wolltest doch immer noch mal das hier testen. Mittlerweile, also jetzt, nachdem ich jetzt nichts erst drauf getan habe, ist das Teufelchen erstmal weg, aber ich habe auch, wie du, erstmal mit Debian angefangen und weiß auch noch stundenlang irgendwie Kernel kompiliert und solche Späße. Ich habe sogar mehrere Jahre habe ich OpenBSD genutzt. Oh, schön. Auf dem Laptop. Also, ja, irgendwann habe ich auch gesagt, jetzt muss ich produktiv werden. Ja. Das hat bei mir übrigens auch aufgehört, seitdem ich einen Raspberry Pi habe, weil ich das sozusagen das Nerdige alles jetzt auf den verlagert habe und dadurch meinen Desktop mehr in Ruhe lasse, dass das hilft. Also so Tobias, ich pflege ja auch noch einen Server privat und so, also das, wo auch Debian läuft, wo ich zwischendrin auch ein paar Mal überlegt habe, ob ich da irgendwie ein anderes Betriebssystem laufen will, was ich aber immer Gott sei Dank nie gemacht habe, weil Server und nicht unter Debian-basierten System ist wirklich schlimm, glaube ich. Also da hat man keine Freude. Da braucht man schon die Stabilität. Also wir nutzen bei uns auch tatsächlich allerdings Ubuntu-Server auf unseren Maschinen. Das macht allerdings unsere IT dann. Also für die großen Kalkulationen nutzen wir da dann ein bisschen mehr Rechenleistung und da ist dann entsprechend auch Debian, Ubuntu und am Laufen. Gibt es eigentlich irgendjemanden in der Runde, der bei dem Gespräch jetzt schon nicht mehr folgen kann? Oder sind wir alle auf derselben Höhe? Das ist schon sehr nerdy, was wir hier gerade von uns geben. Also ich muss sagen, ich habe nicht so die Lust, jetzt mal zu gucken, ob Debian noch besser wäre als OpenSUSE oder ob was auch immer. Also da muss ich echt sagen, ne, aber ich weiß jetzt, ich bin bei OpenSUSE Leap 15.2 und da kommt ab Juni 15.3 raus und OpenSUSE ist relativ, also Leap ist relativ konservativ mit den Python-Versionen. So. Mhm. Und ich merke jetzt halt, ich komme da an Grenzen, weil ich will eigentlich Sachen machen, die neueren Bibliotheken können, aber ich habe jetzt auch keine Lust, da irgendwelche experimentellen Sachen zu installieren, wo ich dann Angst habe, dass mir irgendwas anderes nicht mehr funktioniert. Und da hoffe ich auf dann die neue und dann wird es wahrscheinlich mir auch in den Fingern jucken, aber das ist nicht so sehr, weil ich so, also ich habe noch nie einen Kernel kompiliert und habe da auch keine, also das hat mich noch nie in den Fingern gejuckt. brauchst du auch nicht heutzutage, aber da haben wir vielleicht sogar mal eine Empfehlung, was wir bei unseren Carpentry-Workshops den Leuten empfehlen, ist Anaconda. Das ist so eine Distribution von Python und da ist das eigentlich ganz solide dabei und da musst du dein Gesamtsystem zerschießen. Ja, aber wenn ich das auf Linux habe, dann muss ich mich auch, das habe ich noch nicht, ich habe bisher gesagt, das ist ja eigentlich cool, ich kann ja Python auch nutzen und ich benutze Anaconda, sage ich meinen Studenten immer, das sollen die benutzen. Aber ich benutze auch Linux. Ich komme eigentlich gut klar mit den Bibliotheken, die drauf sind und mit dem System, was drauf ist. Ich habe es ja noch nicht so gesehen, dass ich unbedingt Anaconda bräuchte. Ja. Und ich wüsste nicht, ob da nicht Konflikte entstehen. Genau. Warte mal kurz. Aber ich finde, wir haben jetzt gerade eine schöne Kurve geschafft. Johanna, warum nutzt du denn überhaupt Linux? Also jetzt tatsächlich, weil du darauf programmierst. Was war der Einstieg für dich in Linux? Das war schon im Studium. Und das war natürlich, also wenn man Elektrotechnik studiert und dann so gewisse Mitstudenten hat, die sagen, Windows ist, naja, ich sage jetzt das Wort nicht, was die dann gesagt haben. Und wenn man auch selber im PC-Pool, ich weiß noch, das waren die Zeiten, wo wir Praktikumsprotokolle dann im PC-Pool in Word geschrieben haben. Und seitdem ist diese Steuerung S bei mir in dem Muskelgedächtnis drin, weil das alle Nase lang abgestürzt ist. Also wirklich alle 5 Zeilen spätestens ist das Word abgestürzt. Und das sind so Erlebnisse, wo man dann an verschiedenen Stellen verzweifelt und dann sieht man, oh, Linux. Und dann habe ich mir damals noch diese SUSE-Version gekauft. Studentenversion gab es da ja auch. Und es waren so dicke Pakete, weil mit so einem dicken Benutzerhandbuch und ich weiß nicht was. Und das war irgendwie, und damit kam ich echt gut klar. Also ich hatte dann das erste Mal hatte ich dann ein Windows, ich hatte zum Beispiel auch keine Virenprobleme, also das erste Mal ein Windows-Virus dann, als ich in eine neue WG umgezogen bin, wo es WLAN gab und ich hatte so einen Rechner, der konnte das Linux noch nicht gut mit dem WLAN. Dann musste ich erst das Windows starten und zack, habe ich mir den geholt. Aber war nicht schlimm, weil auf der Windows-Partition war eh nichts drauf, also damals war das noch so, ja. Wie lange ist das her? Das war 2004, sowas, ja. Da war das mit dem Virus, aber ich habe davor schon 2002 oder so, habe ich schon mal mit Linux dann sicher schon länger gearbeitet, genau. Und seitdem nie wieder gedacht, ich möchte wieder zurück oder so? Ja, ich habe dann beruflich, ja, ich habe in der Industrie gearbeitet und da war ganz klar Windows gesetzt und dann habe ich also mit Windows gearbeitet, das war auch nicht die Frage. Da habe ich auch privat dann eine relativ lange Zeit dann wieder mit Windows gearbeitet, weil dann, das hat dann aus verschiedenen Gründen irgendwie Sinn gemacht, weil ich habe da auch in der Industrie promoviert, musste auch mit meinem privaten Rechner manche Sachen bearbeiten und das war dann irgendwie gut, wenn man da ähnliche Systeme hatte und nicht irgendwie das eine auf Linux, das andere auf Windows lief. Und dann war ich lange in der Industrie bis, und dann als an der Hochschule habe ich auch erstmal Windows drauf gehabt, da war das aber der Rechner, den hat mir dann jemand an der Hochschule noch schnell bestellt, damit ich direkt arbeitsfähig bin. Da war dann aber irgendwie noch kein so ein Hochschuldesktop drauf. Warum, weiß ich jetzt nicht mehr. Jedenfalls war dann bei jedem Update wieder das Candy Crush Saga drauf. Und ich musste das wieder runterschmeißen. Also nicht nur das Update hat Zeit gekostet, sondern auch solche Späße. Und das GroupWise, dieser Mail-Client, ist zumindest in dieser Variante der Installation immer wieder abgestürzt, sodass ich damit auch nicht sinnvoll arbeiten konnte. Und ich habe dann Lebensgefährte hat auch Linux und macht es auch gerne so und dann habe ich gesagt, können wir vielleicht doch mal wieder probieren und so und genau und dann hat es relativ schnell ging das dann, dass ich auch kein Dual Boot mehr habe, weil es auch Probleme heutzutage macht, sondern ja, nur noch Linux drauf. Ich finde, beim Dual Boot ist ja immer die Gefahr, dass man sich zu schnell immer für das falsche Betriebssystem entscheidet. Also es gibt halt früher weiß ich noch, Mitte der 90er Jahren habe ich auch angefangen mit Linux. Also da war ich sehr, sehr jung. Also, tatsächlich noch in meiner Schulzeit bin ich da rangekommen und bin so das Kind, was so richtig so reingewachsen ist. Ich kenne Telefone noch, habe das Internet noch mit Modem einwählen erlebt, aber war auch sehr jung dabei sozusagen. Und habe dann immer gedacht, dieses Windows, das hat mich nie überzeugt. Und dann weiß ich aber, dass Leute, die umsteigen wollten auf Linux, immer gesagt haben, ja, mach mir mal Dual Boot, dann kann ich ja überlegen. Dann habe ich immer gesagt, wenn du das machst, dann entscheidest du dich so oder so immer für Windows. Und das haben die Leute tatsächlich gemacht. Also ich kenne wenig Leute, die über ein Dual Boot dann tatsächlich immer rigoros ihr Linux genutzt haben. Bei dir scheint es jetzt ein bisschen anders gewesen zu sein, wie du beschreibst. Aber meinem Bekanntenkreis war das nicht so, sozusagen. Und die Leute haben den Linux ja nie wieder angefasst. Und dann war das ewig veraltet, dann haben sie es einmal gestartet, 1000 Pakete, die ploppten, haben gesagt, boah, damit kann ich nichts anfangen. Das ist mir jetzt hier nie, das macht ja nur Ärger, das System, ja. Wenn man es nicht lebt, macht es auch keinen Sinn, sozusagen. Und heute, also aktuell, 2021, zu Corona-Zeiten, bist du immer noch happy mit deiner Entscheidung, dich für dieses als Betriebssystem auf freie Software zu setzen? Ja, ja. Super. Also, es ist natürlich einfach so, diese Masse an, das ist aber, ich glaube, es ist einfach ein Mehrheiten-Minderheiten-Ding, diese Masse an Windows-Nutzern, die einen dann immer dazu zwingen, irgendwie von mir aus auch schlecht formatierte Dokumente trotzdem in Word weiter zu bearbeiten, weil es einfach für sie sonst nicht weiter machbar ist oder so. Und die da einfach sehr beharrlich sind, das macht es immer schwierig, aber davon habe ich ja nicht so viele. Also wenn das 90% meiner Zeit wäre, dann wäre ich wieder bei Windows, da hätte ich keine Lust drauf. Aber nachdem das relativ selten ist, ist das schon in Ordnung. Okay, das heißt, würde sich dein Arbeitsinhalt anders gestalten und du mehr mit diesen proprietären Kämpfen zu tun haben, würdest du vielleicht eher überlegen, aufgrund von der Zeit- und Energieaufwendung, dich denn da eher drauf einzulassen wieder, viel stärker. Genau, dann würde ich gucken, wie kann ich mir meine Arbeitsabläufe in Windows optimieren. Genau, und das soll ja zum Beispiel auch der Hochschul-Desktop inzwischen recht gut sein, also zumindest eben, dass sowas wie Candy Crush Saga nicht die ganze Zeit immer wieder installiert wird, weil, also Entschuldigung, ich möchte nicht immer Zeit damit verbringen. Also ich finde, das ist bei Linux viel einfacher, die Oberfläche aufgeräumt zu gestalten, sodass ich nicht immer abgelenkt werde durch, ja, wollen Sie wirklich? Nein, vielleicht. Oh. Ich sagte doch schon nein. Was wollte ich nochmal machen? Jetzt habe ich es vergessen. Und das Interessante ist ja, dass man so ein Windows-Desktop, das ist ja eigentlich der Linux-Welt entnommen sozusagen. Die Idee, diese Software oder ein Betriebssystem so über ein Netzwerk zu verbreiten, hat sich ja auch seinerzeit ganz früh schon Linux überlegt, dass man so das eingespielt bekommt. Und im Grunde ließe sich das ja auch mit einer Linux-Welt herbestellen, was wir jetzt mit Windows machen, im großen Stil. Nee, es ist, glaube ich, also da würde ich jetzt denken, als Campus-IT würde ich mich auch entscheiden, am liebsten für eins, weil man braucht ja dann auch kompetente Kollegen, die sich gegenseitig helfen können. Und wenn man zu wenig Leute, also wenn das dann, das Wissen wird dann kleiner in Summe, weil die einen können nur das eine und die anderen, also das ist. Am Anfang ist das so. Irgendwann haben aber alle mal Windows gelernt, ne? Ja. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, wenn wir mal in Software-Ebene gehen, also das Konzept, wie man mit Word arbeitet, wir haben halt das Konzept gelernt, wie man mit diesen Textverarbeitungsprogrammen arbeitet und viele Leute können mittlerweile, weil Microsoft ja irgendwann diese Oberfläche so aufgeräumt hat, nur noch damit bedienen, weil sie nur Microsoft gelernt haben und nicht diese Kompetenz, die Medienkompetenz, das Prinzip gar nicht mehr durchblicken, sondern nur noch Software durchblicken. Und das ist ja das alte Thema dieses, wo entsteht Kompetenz an der Stelle? Und ich glaube, dass das tatsächlich trainiert ist, sehr, ja, ich finde, betriebswirtschaftliches Überlegungen sind, die dahinter stecken. Ich will sie jetzt mal nicht bewerten, die aber oft dazu führen, dass wir einfach auch da nicht so richtig über den Rand hinauskommen. Das mag jetzt sinnvoll sein, es gibt Momente, wo es definitiv sinnvoll ist, aber ich glaube, gerade im Bildungsbereich sollte man immer wieder versuchen, zumindest den Raum zu erweitern. Und das sehe ich manchmal zu wenig, sagen wir es mal so. Das ist mein persönliches Verständnis von freier, offener Medienwelt sozusagen. Weil wir ja auf Server-Ebene so oder so eigentlich mit freier Software unterwegs sind oder das 90% des Internets basiert ja auf freie Software, Internet, Google-Systeme und so weiter, die sind ja gar nicht denkbar gewesen ohne den Einsatz, der ja seinerzeit von Tim Berners-Lee gemacht wurde, der ja wiederum auf freie Software aufbaut. Insofern bin ich ja total dankbar drum. Und Tobias, jetzt kommen wir vielleicht auch zu dir, hat ja auch schon gesagt, dass er seinen Server auch mit seiner Scientific-Betriebssystem vom CERN betreibt. Sag mal, was heißt das auf Server-Ebene? Also was ist denn da der Vorteil gegenüber anderen Linux-basierten Servern? Also ich sehe das jetzt gar nicht sozusagen, dass der Server Dienste hat, also E-Mails oder Webserver oder so. Ich sehe den sozusagen mehr als Application-Server für die Programme, die ich dann gerne nutze. Oder ich benutze das, was ich, um meine E-Mails abzulegen oder als Gateway. Und das ist eigentlich auch ein Desktop-Rechner, der, wo halt einfach nur der Desktop nie benutzt wird. Ne? Dann, okay, jetzt, also ja. Deswegen hatte ich von dir Irritation. Das ist schon ein Desktop-Betriebssystem, was du aber auf dem Server installierst, also ohne Monitor, ohne Maus und Tastatur oder Tastatur ist vielleicht noch dran. Genau. Und du holst dir das Bild von dem, also die Oberfläche über das Netzwerk auf deinen Windows-Computer rüber. Ja, genau. Als wenn du echt an ihm sitzen würdest. Ja. Okay, das ist mir vorhin so ein bisschen. Genau, und dann halt auch meistens nicht das, den Desktop selber, sondern halt nur die einzelnen Fenster. Ne? Das heißt, ich habe dann gar nicht ich glaube, da läuft auch ein GNOME drauf, ich weiß es gar nicht genau. Mhm. Aber das wird dann ja sozusagen von dem lokalen Windows-Manager erledigt. Ne? Also wenn, ob der Titelbalken halt blau ist und ein Kreuzchen hat oder ein Kreis oder sowas zum Schließen. Ne? Das ist dann sozusagen, das macht dann Windows auf meinem Rechner. Ne? Aber mir ist bei dem bei der Diskussion eben da eingefallen, dieser, es kennt ja bestimmt auch diesen Unterschied zwischen what you see is what you get, ne? Das ist Tim von Word, und what you get is what you want, ne? Das ist eigentlich das, was man dann sozusagen dann aus der freien Software oder aus Linux kennt, und es war ja für mich ein Riesenschritt bei Windows, ich glaube mit Windows 8 ging das los oder so, dass ich beim Startmenü die ersten Buchstaben eintippen konnte und dann tauchte auf, welches Programm ich starten möchte. Das kenne ich so von der Konsole. Wenn ich ein Programm starten will, tippe ich halt schnell ein Firefox oder sowas oder FireTab. Ne? Der Rest wird dann ja ergänzt. Und das hat sich dann ja Windows irgendwann sozusagen, hat es das übernommen. Und für mich die Bedienung fand ich dann wesentlich angenehmer. Ne? Das, statt dann halt irgendwo zu suchen, wo muss ich hinklicken oder ja. Sowieso diese ganze Keyboard-Getriebenheit finde ich auch eigentlich das Schöne dran, dass man sich das alles, also vielleicht kann man sich auch Windows so hinbiegen, weiß ich gar nicht, aber tatsächlich kann man mit einem sehr Keyboard-getriebenen Ansatz bei Linux einfach enorme Effizienz gewinnen. Das Ding hat eine steile Lernkurve, ohne jeden Fall, auf jeden Fall, aber ohne jede Frage. So. Aber das sind einfach Konzepte, die einem dann sehr schnell helfen, Sachen zu beschleunigen. Sei es die Interaktion selber, sei es Automatisierung und solche Sachen. Das ist sicher eine wichtige Motivation, da reinzustecken. Da geht aber bei Windows auch eine ganze Menge. Da habe ich im ersten Jahr meines Studiums, da hatte ich noch so eine Maus mit so einem Ball. Und die war irgendwie dann so halb kaputt. Und dadurch habe ich aus Versehen ziemlich viele Shortcuts und solche Sachen gelernt. Das ist nur ein Windows, also nicht so, dass man da so, ja, ich weiß auch nicht. Linux habe ich auch ein bisschen gelernt, dadurch, dass wir Unix hatten in Informatik, in dem Grundlagenfach. Und dann gab es einen Unix-Pool und dadurch musste ich mal mit dem VI, ich weiß immer noch, Doppelpunkt Q, komme ich wieder raus und solche Sachen, das muss einem aber mal jemand sagen, wie sollen wir denn da selber drauf? Oh ja. Ich bin ja in jungen Jahren eingestiegen und als ich einmal im VI mich verlaufen habe, ich habe gesagt, wie komme ich denn aus diesem blöden Programm hier raus? Ich habe es nicht verstanden. Ich konnte auch nicht nachlesen, weil ich war auch nicht imstande, dann irgendwie parallel was aufzumachen. Das hat mich wirklich fertig gemacht. Das war ja noch in der Anfangszeit. Mittlerweile ist das auch intuitiv, aber das ist bei mir, da habe ich das auch im Muskelgedächtnis, dieses Doppelpunkt und so, dass ich jetzt verstanden habe, wie man da arbeiten muss. Wenn man es versteht, ist auch toll, aber bis dahin schrecklich, also für einen Umsteiger. Tobias, was machst du auf deinem Scientific Desktop viel? Also was nutzt du am liebsten oder was sind die Sachen, die du dir da holst? Ich benutze dann eher so Entwicklungsumgebungen oder Entwicklungsumgebungen. Ich habe einen Editor, jetzt nicht den VI, ich benutze halt gerne den Emacs und das ist sozusagen auch gelernt von früher, ne? Der kam da auch durch über die Schulter schauen. Ich glaube, Richard Stallman hat doch noch mit ihm zu tun gehabt, ne? Also, der ist doch noch sein Baby auch unter anderem. Das kann gut sein, ja, richtig. Also ist schon ein alter Editor und war aber, als ich angefangen habe, Hardware zu machen, also ich mache viel mit VHDL, das ist eine Hardware-Beschreibungssprache und da gab es halt damals irgendwie keinen ernstzunehmenden Editor oder einen, der halt ein schönes Syntax-Highlighting hatte oder Ergänzung und so. Und dann bin ich halt den steilen Weg gegangen, habe Emacs gelernt, weil da ist natürlich auch so wie Kopieren, Einfügen, nicht STRG-C und STRG-V. Ne? Das sind natürlich irgendwelche anderen Tasten und es sind ganz komplizierte Kombinationen. Emacs wird ja auch gerne gesagt, ne? Die Buchstaben stehen für Escape, Meta, Alt, Control, Shift. Ne? Das sind die ganzen Tasten, mit denen man irgendwie so Meta-Funktionen hinbekommt. Und richtig, und da kann ich dann sozusagen auf dem Rechner von da aus dann halt auch direkt Compiler starten oder Synthese-Tools und die dann darauf laufen. Und das ist dann, weil da die Installation auch mal ein bisschen aufwendiger ist und so, ist das halt ganz schön, wenn das dann so zentral ist, wo ich dann halt von verschiedenen Rechnern darauf zugreifen kann oder mir dann halt auch das Ergebnis wieder abholen kann auf meinen lokalen Rechner, auf den ich dann, wenn ich das kompilierte Ergebnis dann in irgendein Board reinspiele oder so. Genau. Richtig, das habe ich so mitgenommen oder auch von meiner Promotionszeit, wo ich halt häufig am CERN war. Und da hatte ich mich nämlich auch dem Linux von einer anderen Seite noch genähert, nicht nur sozusagen das Benutzen oder das, wie man effektiv damit arbeiten kann, sondern ich habe das auf einem eingebetteten System auch ein Embedded Linux entworfen. Und das war natürlich wirklich sehr gut, hartes Kernel kompilieren. Und da es halt damals eingebettete Systeme noch sehr wenig Speicher hatten, war auch klar, da kommt man wirklich nur bis zu einer Shell, ne, wo man ls und cd eingeben kann. Und wenn das funktioniert hat und nicht abgestürzt ist, dann ist man schon ziemlich weit. Ls, list und cd ist ja Change Directory, glaube ich, wenn ich das nur richtig übersetzt kriege. Ich glaube, die Leute verstehen das immer noch nicht. List heißt alle Sachen anzeigen, die in dem Verzeichnis sind. Und CD heißt jetzt zu dem Verzeichnis wechseln, wo man hin möchte. Genau. Tobias, willst du noch mal kurz erklären, was ein Embedded Linux ist, für alle, die es gar nicht wissen, von unseren Zuhörern? Ja, also das, also wer den Raspberry Pi kennt, der kennt ein Embedded Linux, obwohl das eigentlich schon ein fast vollständiger PC ist oder vollständiger Rechner ist, auf dem das ist. Aber eigentlich geht es darum, dass man eine sehr schwache CPU, wenig Speicher hat und meistens auch wenig oder bis gar keine Input und Output, also keine Tastatur oder ein Bildschirm und das dann halt irgendwie über Netzwerk oder über eine serielle Schnittstelle dann bedient und halt auch nur mit sehr begrenzten Ressourcen das Linux ans Laufen bekommt. Wie gesagt, Raspberry Pi ist mittlerweile ja schon mit 8 GB RAM und sowas schon eigentlich in der normalen Rechner eben. 64-Bit und so, ne? Also da sind wir ja schon. Früher, ja, genau. Also es war eigentlich immer ein Sport, irgendwie Linux irgendwo auf allen möglichen Geräten ans Laufen zu bekommen, ob es ein Nintendo ist oder weiß ich nicht, irgendwelchen Fernsehern und so. Und das, ja, da. Heute sind es ja auch die Sportuhren, ne? Also wenn es jetzt nicht von den großen Firmen sind, sind ja tatsächlich meistens sogar angepasste Mikro-Linux-Systeme drauf, die mit Embedded entwickelt wurden. Und ich habe irgendwann mal einen Aldi-Automat gesehen, so einen Flaschenautomat, der das Betriebssystem-Symbol gehabt und hat gezeigt, da war der Tux zu sehen. Habe ich auch gedacht, okay, die haben auch ein kleines Linux da. So, war auch kein BSD, sondern war tatsächlich Linux. Fand ich auch spannend. Was ich an, was ich bei dir, Tobias, was mir gerade aufgefallen ist, was auch scheinbar der Reiz zu sein scheint für dich, was ich raushöre, ist, du nutzt deswegen so gerne dein Scientific Linux, weil, so hört sich das für mich an, weil das mit den Bibliotheken und den Abhängigkeiten viel besser unter Linux, in der Linux-Welt zu kontrollieren ist, das Kompilieren, das Bauen und welche Bibliotheken, Johanna hat das vorhin auch gesagt, ne, mit Python und mit welcher Version arbeitet man, das relativ aus meiner Erfahrung heraus auch sich gut organisieren lässt und teilweise Down- und Upgrades auch einfacher, wie ich finde, herzustellen lassen, als ich es jetzt von der Windows-Welt her kenne, obwohl ich ja jetzt nicht mehr so stark unterwegs bin sozusagen. Und das macht den Reiz von für mich auch für Linux aus, dass die Kontrolle der Abhängigkeiten und die Kontrolle der Pakete ist ja so oder so das Prinzip, dass man mehr die Kontrolle darum hat, also dass man volle Kontrolle hat und gleichzeitig sind die Mechanismen, wie man sie kontrolliert, finde ich, sehr ausgebüxt und machen einem das Leben oft, sage ich extra, einfacher, nicht immer. Manchmal wird es auch komplizierter, wenn Abhängigkeiten zu X-Abhängigkeiten reinhören. Aber ist das der Reiz, dass du sagst, also deine Entwicklerumgebung ist unter Linux tatsächlich besser aufgehoben, weil du da einen guten, schnellen Zugang hast und das eigentlich gut kontrolliert kriegst? Ja, würde ich so unterschreiben. Also dass man findet auf jeden Fall immer irgendwie eine Möglichkeit, irgendwas ans Laufen zu bekommen, wo ich dann bei Windows einfach sage, es geht nicht. Ne? Oder da, wo ich dann selber nicht mehr weiter weiß. Oder ich finde halt, oder ich finde auch einen anderen Rechner, auf dem ich dann unter Linux irgendwie ausprobieren kann. Oder als letztes kompiliert man es halt wirklich neu und hat dann auch schon Erfolg. Ne? Also das sozusagen Configure, Make, Install, ne? Das ist ja auch schon fast so eine Bewegung, die man so nacheinander ausführt und dann funktioniert das auch meistens. Du musst den Zuhörern kurz den Dreiklang erklären, den du gerade genannt hast. Also ich weiß, was du meinst, aber du musst das mal kurz ausführen. Also wenn man jetzt sozusagen keine direkt ausführbaren Dateien installiert. Also keine Exe-Dateien. Genau, sondern das vom Source-Code her neu kompilieren möchte, dann gibt es das Auto-Configure-Skript heißt das, damit es sozusagen auf verschiedenen Systemen auch kompiliert werden kann, damit es auf einem Mac laufen kann oder auf einem PC oder auf einem ARM-Prozessor. Und dieses Configure-Skript, das erstellt erstmal alles, also was sozusagen drumherum gebraucht wird, um diese Source-Dateien, also den Quellcode, zu übersetzen. Und danach kann man mit Make, nächster Schritt, wird es übersetzt Und dann hat man sozusagen die ausführbaren Dateien auf seinem eigenen Rechner erzeugt, ne, und halt nicht heruntergeladen und installiert. Und mit Make Install wird es dann halt irgendwo auf den Rechner verschoben, wo es dann auch gefunden wird zum Ausführen. Ne. Und das ist eigentlich so, könnte man halt, ne, was weiß ich, glaube Gentoo oder sowas, ne, macht das, glaube ich, auch, dass man sich das komplette Betriebssystem selber kompiliert von, also das dauert dann auch schon sehr lange und dann aber ist wirklich alles aufeinander abgestimmt und ja, wenn man es richtig gemacht hat, also da kann ich auch Geschichten erzählen. Tagelang habe ich mir die ASCII-Code und alles noch angeguckt, wie da gebaut und kompiliert wurde, um dann festzustellen, nochmal von vorne anfangen. Kernel doch nicht richtig gemacht. Genau. Mein USB-Treiber geht doch nicht. Und, genau, und das auf der Ebene ist es ja, also wenn wirklich was nicht funktioniert und dann geht man auf die Suche in Foren und sagt dann, ja, ich habe dann doch mal versucht, irgendwo in der Quellcode-Datei main.c in der Zeile 7000 irgendwas auszukommentieren, dann kann man das halt mal selber auch ausprobieren, ob es dann für einen auch gut funktioniert. Ne? Also das ist eine Möglichkeit, die man sonst eigentlich nicht hat, ne? bei reinen Binary-Distributionen. Ja, das stimmt. Rabea, du hast gesagt, du bist vielseitig unterwegs. Was ist dein absoluter Favorit? Also dadurch, dass ich ja quasi einen Triple Boot habe ich keinen Favorit, sonst hätte ich nur ein System auf dem Laptop. Nach welchen Kriterien? Achso, das wäre dann? Also, wenn du, müsstest du dich entscheiden? Stell dir mal vor, du müsstest dich jetzt entscheiden. Komm, knallhart. Dann würde ich vielleicht nochmal das Subsystem auf Windows 10 ausprobieren, das Linux-Subsystem. Voll überrascht. Super. Ja, vielleicht muss man noch dazu sagen, dass ich auf der Schwelle zwischen den Millennials und Generation Z bin und dadurch schon mit 3 Jahren vor einem Windows 95 saß und deswegen vielleicht gar nicht diesen Hate auf Windows habe. Also dadurch, dass ich das einfach so direkt mit der Muttermilch aufgenommen habe, habe ich da gar nicht so diesen Pain, den ihr alle verspürt bei Windows, gespürt. Und eher nur die Vorteile aus Linux dann gesehen. Also Linux habe ich jetzt auch erst seit 4-3 Jahren entdeckt für mich. Und unter Linux ist es natürlich diese Entscheidungsgewalt, die ich auch viel besser finde. Also es gibt ja unter Windows die Möglichkeit, die Git-Bash zu nutzen. Also auch eine Shell, mit der Git das Tool mitkommt. Und das ist natürlich unerträglich, wenn man weiß, wie ein Terminal auf Linux läuft. Trotzdem finde ich, dass einfach manche Programme unter Windows für mich viel sinnvoller sind. Zum Beispiel bin ich auch so ein bisschen bei Videoschnittprogrammen unterwegs und da ist es oft so, dass die guten Programme keinen Linux-Support haben. Sieht man dann immer schön, ja, Mac und Windows und dann ist wieder vorbei. Aber jetzt sprichst du ja mit einem Medienpädagogen mit einem Hang zu freier Software, der ja seine Diplomarbeit, ein eigenes Linux-System für die Stopptricktechnik in der Jugendwelt entwickelt hat tatsächlich, 2009. Und habe mich da viel mit Multitrack-Video-Editoren unter Linux beschäftigt und KDN Live und andere Systeme. Es gibt großartige Schnittprogramme, die unter Linux auch gut laufen, um jetzt mal eine kleine... Ja, das stimmt schon. Also wenn man. Aber ich gebe dir recht, weil also das hat Johanna vorhin auch gesagt, weil es geht ja auch so ein bisschen wo kriege ich Hilfe und wer kann mir helfen und muss ich das Universum jetzt alleine finden? Und wenn man gerade im Videoschnittbereich will man ja nicht alles allein machen, sondern braucht man auch Power, man braucht Hilfsseiten, man braucht Unterstützung und hier und da. Und da ist es oft nicht klug, auf Underdog-Software zu setzen, die keiner kann, weil dann ist man alleine sozusagen, sitzt abends nächtelang alleine und denkt, ich krieg das Problem hier nicht gelöst. Und dann fragt man sich, wofür eigentlich? Wofür? Ja, so ungefähr. Also wenn du mir jetzt das Messer an die Kehle halten würdest, dann würde ich mich wahrscheinlich für Linux entscheiden, einfach weil die Möglichkeiten für Open Source viel größer sind und du unter Windows dann doch meistens vor irgendeinem Geldhahn stehst und dein Geld reinwerfen musst, damit du was Gutes dabei erhältst. Ja. Aber ich würde ein bisschen weinen. Ich mag Windows. Ja. Ich kenne sehr, sehr viele Leute, die mit Windows groß geworden sind, auch die älteren Semester, und die halten ja alle große Stücke, weil es ist ja auch so ein bisschen Ja, warum auch nicht? Also wenn man sich mit der Geschichte auseinandersetzt, wie sozusagen DOS da auch abgekauft wurde und was sie daraus gemacht haben, ist das auch so ein heißes Eisen. Aber viele Leute, also es gibt so ein paar Leute, die sind in Geiselhaft, also Stockholm-Syndrom, ne? Die kommen da nicht mehr raus. Die haben sich verliebt sozusagen in den Geiselnehmer, der ihnen beigebracht wurde in ihrer Kindheit. Und andere Leute sagen, für mich ist das die Lösung, weil warum sollte ein Betriebssystem auch anders sein? Also dieses wirklich auch so sehen und verstehen, das finde ich auch total legitim. Ich würde auch nicht gegen Windows reden, ich sehe nur mehr Vorteile bei Linux tatsächlich. Wobei das ja schon losging, also als es dann von Windows 7 auf Windows 10 gewechselt hat, da Windows hatte man sich gerade mal optimiert quasi mit Windows 7 in der Firma, wo ich gearbeitet habe. Man alle wusste, wie es geht. Und dann haben die da, dann ging das ja erstmal los mit diesen Office, mit diesen komischen Ribbons, wo man dann, also na, wenn man irgendwie einfach, also so halb im Schlaf bestimmte Abfolgen macht, weil man weiß, für diesen Bericht muss ich das immer so, dann geht das nicht mehr, weil die diese blöde Oberfläche geändert haben. Und dann kommen wir wieder auf den Punkt, wo man das in Linux besser konfigurieren kann, wobei ich bezweifeln würde, wenn das jetzt so eine Enterprise-Version wäre, wenn die Firma mir das zur Verfügung gestellt hätte, dass ich dann als einzelne Nutzerin diese Möglichkeiten hätte. Na, da würde auch die IT entscheiden, ne? Also so, und ab jetzt gibt's das. Weil wir da jetzt auch nicht die Möglichkeit haben, alles zu supporten, was grundsätzlich möglich ist. Ja, genau. Das ist dann auch so ein Thema, worüber wir auch, ja. Ja, das ist immer die Frage von der zentralen Kontrolle, ne? Also wenn jemand sagt, wir treten für euch auf, wir sind der Support-Dienstleister, dann wird natürlich alles versucht, Pakete zu machen. Und wir können schwer dieses Paket wieder öffnen und sagen, jetzt hier nicht nur ein extra kleines Paket rein, nein, weil das müssen wir ja nicht supporten und so. Das Thema haben wir hier in der Hochschule ja auch in anderen Bereichen, also unsere freie Open-Source-Alias-Base-Plattform und so weiter. Da sind ja auch tausend Sachen, wo wir drüber uns halt gleich auch noch unterhalten können, wo es ja in die ähnliche Richtung manchmal geht. Aber das große Aber bei Linux ist, zumindest kann die Campus IT jederzeit flexibel entscheiden, wie die Mehrheit das wahrscheinlich braucht und das vielleicht nochmal ändern, während du bei anderen Sachen schon ein bisschen starrer in dem festen Konstrukt festgefangen bist sozusagen. Und das halte ich für den großen Plus nochmal zu Linux nach wie vor, weil diese Flexibilität, die sehe ich zunehmend mehr unter Windows mittlerweile, witzigerweise, aber die sehe ich halt sehr, sehr stark immer noch in der Linux-Welt und da sehe ich halt, oder im Open-Source-basierten Programm, und da sehe ich halt den großen Mehrwert für, nicht nur für den Bildungsbereich, sondern auch für den öffentlichen Bereich. Ne? Man sagt ja immer Public Money, Public Code. Wenn wir die Debatte um Linux in München mitbekommen haben, die ja gerade ein großes Linux-Distro zu machen wollten, und ich habe letztens mir mal die Zahlen angeguckt, also kurz bevor es abgeschafft wurde, haben die 25% ihrer laufenden Kosten einsparen können. Das war richtig viel Kohle. Sie haben die meisten Bugfixes gefixt. Sie haben gesagt, unsere Fehleranfälligkeit ist gesunken. Aber Auslöser war ein Virus oder ein Trojaner, der sich eingespielt hat über ein proprietäre Virussoftware. Und das hat alles ins Gespräch gebracht. Er hat gesagt, ja, das passiert ja nur unter Linux, was ja gar nicht war, weil es kam ja gar nicht von Linux aus. Aber es hat leider einen Infiltrationsgrad erreicht, der dann diskutiert wurde, wo man gesagt hat, wir müssen hier weg von dieser proprietären Software. Und schade, ja. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, Linux, München ist ja wieder dabei, wieder hinzugehen. Sie nennen es jetzt nicht mehr Linux, aber sie haben halt schon verstanden, okay, wie genial das war. Ja. Mit dabei. Wir gehen jetzt wieder zurück zu Linux. Ja, genau. Sie machen es jetzt nicht mehr unter eigene Distribution, sondern wir haben das jetzt ein bisschen runtergefahren, aber sie gehen tatsächlich wieder hin, so, weil sie gemerkt haben, das ist wirtschaftlich auch tragbarer und sinnvoll gewesen. Genau. Man muss da auch sagen, dass das auch wirtschaftlich sehr sinnvoll ist, sieht man, dass Firmen wie Google, Intel, ich meine, wer programmiert denn den Linux-Kernel heutzutage hauptsächlich? Das sind Firmen. Das ist aber eine Commons und das ist ein Gemeingut. Und die haben geschnallt, warum sollen wir hinter verschlossenen Mauern was machen oder uns irgendwas teuer einkaufen? So haben wir Möglichkeit, unsere Features reinzukriegen. Wir kriegen gleichzeitig die Features von den anderen rein. Wozu? Ja? Und dass das in der öffentlichen Verwaltung nicht ankommt, das ist, ja, zeigt wieder den Stand der Digitalisierung bei uns. Ne? Aber ist es nicht auch merkwürdig, dass es nur so ein geringer Teil ist? Es ist eigentlich nur der Teil, wo die Mensch-Maschine-Aktion ist, ne? Also der Desktop, also die ganzen Set-Top-Boxen, Telefone, Router, alles läuft unter freiem Betriebssystem. Ich stelle mir gerade mein Router zu Hause unter Windows 10, um Gottes Willen. Dann haben mich noch im Studium, gab es die ersten Busse, die dann so Bildschirme oben drin hatten, statt dieser Laufschriften. Die hatten dann so Bildschirme, wo man sehen konnte, okay, nächste und übernächste. Und da war dann immer mal so ein Bluescreen, so ein typischer Windows-Bluescreen. Und wir haben schön immer gelästert, wie man sowas nur mit Windows machen kann. Inzwischen denke ich, nee, ist klar, die haben da jemanden mit beauftragt, der das halt konnte. Und dann ja, genau. Wurde das also, so. Wenn man lange genug in gewissen Strukturen ist, merkt man auch, wie solche Sachen zustande kommen, warum gewisse Entscheidungen getroffen werden. Nicht, weil es die beste Plattform ist. Wobei, ich will das jetzt auch gar nicht negieren. Also gerade hier so, was ist denn hier unter Windows, diese C, wie heißt, Windows hat auch so eine eigene Programmiersprache. Sharp oder sowas? Ich weiß nicht. C-Sharp, ja. Das ist ja, genau. .NET. Ne? Also .NET ist sozusagen, muss man auch sagen, Java-Nachbau, wenn man es so möchte. Also die Idee von Java nachgebaut, virtuelle Maschine und dann obendrauf halt verschiedene Sprachen geklemmt. Es ist aber nicht schlecht. Also ich glaube, also tatsächlich gibt es richtig gute Projekte damit und kann man jetzt vielleicht bewerten. Man sagt ja, im Grunde machen die was nach. Aber das, was sie jetzt haben, machen sie jetzt auch nicht schlecht. Es gibt gewisse Szenarien, wo es auch gut passt. Die Frage ist, welche Philosophie und welcher Dogmatismus geht damit denn her? Und das ist ja das, was mich persönlich umtreibt. Dieses, was macht es mit der Gesellschaft und der Menschheit? Deswegen rede ich so gerne auch anhand von Linux über das Problem Bildung und Forschung, weil das sind wichtige Statuten. Kennt ihr das mit dem Atlantik-Lachs, der im MRT war? Nein. Erzähl bitte. Die Hirnforscher, die haben, also die Geschichte ist einfach so schön, die Hirnforscher haben ja immer sie schicken immer die Leute ins MRT und dann zeigen die denen, weiß nicht, ein Bild von einer süßen Katze und gucken, was da passiert in dem Hirn. So. Und daraus werden dann irgendwelche Publikationen generiert, weil man daraus irgendwelche Schlüsse zieht. Ne? Und dann hat irgendwann mal, das findet man auch, wenn man das googelt, Salmon oder sowas, dann haben die da so einen Lachs eben aus dem Supermarkt ins MRT gelegt und haben da auch irgendwelche Bilder gezeigt, damit er mal also gucken kann, wie die ihm gefallen und so. Der war auch tiefgefroren vorher, also ziemlich sicher, was da eigentlich war. Und dann haben die dann war dieser Lachs eben, ja, der hatte dann, der hat dann also auch unterschiedliche Ergebnisse angezeigt und haben die gesagt, liebe Leute, also wir können jetzt hier in diese Software nicht reingucken, was dieses MRT macht, die ist proprietär. Das ist ein Problem, weil wenn wir jetzt reingucken könnten, dann könnten wir ja fast feststellen, ach so, an der Stelle wird irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Kalibrierfunktion gemacht und die macht irgendeine Genauigkeit. Und deswegen entsteht dieses Artefakt, das ist ja ein Artefakt, was wir hier sehen. Wir sehen ja hier nicht, also ne, eine echte Reaktion von einem gefrorenen Atlantiklachs. Und das ist irgendwie immer so dieses Beispiel für, ja, man muss Open Software haben, um also reproduzierbare Ergebnisse auch zu erzielen. Also nicht zu sagen, naja, wissen wir auch nicht, wie das passiert ist. Gestern der Praktikant, als der es gemacht hat, hat es noch funktioniert, aber ja, jetzt genau. Heute... Bei Excel kann man auch noch diesen großen Fail bezüglich Gennamen anschauen. Also es gibt viele humane Gene, die einfach sehr seltsame Namen haben und Excel hat die konsequent halt immer umbenannt. Das heißt, es gibt eine nicht vernachlässigbare Anzahl an Publikationen, wo das einfach falsch wurde. Was war die Lösung? Die Gennamen wurden geändert. Das war erst vor einem Jahr oder zwei wurde dann gesagt, okay Leute, wir müssen dem entgegenwirken und das ändern. Ich meine, der andere große Fehler ist doch dieser, muss ich mal nachschauen, dieser Growth in a Time of Debt, dieses Reinhard-Rogoff-Paper, was sozusagen das ganze Austerity-Programm in den UK eigentlich vorangetrieben hat und eigentlich ein Excel-Fehler war. Wobei das ist gut, das ist jetzt vielleicht gar nicht so die Software selber, das ist ein Bedienungsfehler gewesen, aber eben, man konnte es nicht reproduzieren. Das, was Johanna gerade angesprochen hat. Ne? Wenn man das in, sagen wir mal, Python gemacht hätte oder sowas, dann hätte man das viel besser kontrollieren können, wo der Fehler auftrat. Genau, forschungsbedarfsgetrieben zu sagen, wir haben hier was entdeckt, was die Firma, die es produziert hat, vielleicht noch nicht gemerkt hat. Wir haben aber was gemerkt, dürfen wir reingucken und wir haben die Möglichkeit zu sagen, unsere Forschung ist falsch oder die Software an der Stelle hat nicht mal einen Fehler, sondern sie muss einfach weiterentwickelt werden, weil Software muss ständig weiterentwickelt werden. Dann werden immer wieder neue Bereiche bekannt. Und das ist halt das Ding, wenn es eine Blackbox ist oder man eine Abhängigkeit hat, dass das eine Firma sich, ohne jetzt den Buchstaben zu nennen, sich herunterlässt und sagt, ja, okay, wir gehen da jetzt mal ran, machen wir vielleicht nächstes Jahr oder so. Das ist halt im Forschungsbereich, wo es wirklich um die Wos geht. Und wir haben ja jetzt alle gerade in den letzten anderthalb Jahren gemerkt, wie wichtig Forschung auch sein kann, wenn man zusammen gut arbeitet und was das bringt. Dann finde ich es halt tatsächlich teilweise bedenklich bis schade, wenn wir diese Handschellen auferlegt haben. Ich finde, ich würde jetzt mal eine Lanze brechen, jetzt auch für. Es geht ja nicht nur um Linux, sondern es geht ja um freie Software. Und da bin ich ja jetzt wirklich nicht dran gebunden. Also ich mag mein Windows, das Look and Feel ist irgendwie ganz hübsch. Und aber ich benutze halt gerne freie Software drauf. Ne? Ich habe da mein Tech-Studio, um Texte zu schreiben. Das ist freie Software oder das LibreOffice. Den Emacs gibt es auch für Windows. Also das ist, da muss ich mich dann auch nicht einschränken. Und insofern, glaube ich, ist es natürlich dann auch der Benutzer, der das sozusagen fordert, ne, und sagt, dann wird das Betriebssystem tritt in den Hintergrund. Und das ist dann, denke ich mal, hier apropos Lehre, dann vielleicht auch unsere Aufgabe oder vielleicht unsere Mission, wenn wir das jetzt hier so sehen wollen, das auch dann halt den Studierenden beizubringen und mitzugeben. Ne? Und das aber das, ich würde das ein bisschen kritischer sehen. Also ich gebe dir recht, tatsächlich, dass das freie Software auf dem proprietären System ist auch richtig und wichtig und viele Leute machen das und da gibt es auch schöne Sachen und es geht im Grunde nicht um das Betriebssystem. Und als Richard Stallman sich damals über seinen Drucker geärgert hat, der immer Papierstau produziert hat und er den Treibercode nicht anpassen durfte, damit er auf seinen Desktop irgendwie ein Symbol bekommt, damit er sich immer über den Flur hinlaufen musste, um dann zu sehen, dass er einen Papierstau hat. Und dann gesagt hat, wir müssen bei Null anfangen, wir müssen hier ein Betriebssystem schreiben, weil der Treiber, um den Treiber aufzuarbeiten, muss ich hier einfach mal alles aufräumen sozusagen. Das muss man heute nicht mehr denken. Heute muss man nicht ein ganzes Betriebssystem reformieren oder revolutionieren, um mit freier Software zu arbeiten. Da gebe ich dir recht. Aber die großen Anbieter, und ich glaube, Microsoft ist auch weit vorn dabei, versucht ja dem auch immer mehr einen Hebel vorzuschieben. Nicht bewusst und böswillig, sondern immer unter dem Deckmantel, wir schützen den User im Sinne vor Schadsoftware oder ähnliches, aber sie schaffen halt Barrieren, wo freie Software immer schwieriger reinkommt. Sei es, dass du jetzt den sicheren Boot-Modus hast, wo du ein Linux-System auf so diesen Secure-Boot-Bereich erstmal kompliziert freischalten musst, um Linux zu booten. Sei es Sicherheitszertifikat unter Apple macht es sehr, sehr stark. Die haben ja auch eins auf den Deckel bekommen, weil die freie Software, wenn die nicht zertifiziert anerkannt wurde, hat Apple das jetzt auch erstmal nicht gleich durchgelassen, sondern man musste mehrere Mechanismen umgehen, um es zu machen. Mittlerweile geht es wieder einfacher, dass man sagen kann, ist für mich doch in Ordnung, ich weiß, was das ist. Und das halt so Sachen, wo ich sage, total ist eine Nutzerfrage, aber so ein bisschen auch eine Politik- und Kulturfrage sozusagen. Also es spielt ein bisschen mit rein. Und da wünsche ich mir, und jetzt bin ich, glaube ich, bei dir total, dass wir als Nutzer das verstehen, wie wichtig das für uns ist, dass wir diese Freiheit haben, auch auf dem proprietären System, und das eben auch zurückspielen, also das auch einfordern, weil ich kenne leider genug Leute, die nehmen das hin. So. Denen wird es aber auch nicht beigebracht, dass es vielleicht anders geht. Da kommt so, also ich bin halt Pädagoge, da kommt halt der Bildungsauftrag. Also es gibt viele Leute, die wissen das gar nicht, dass es auch anders geht oder dass sie sich auch einfach freie Software installieren können. Ne? Das ist LibreOffice, OpenOffice, FreeOffice, gibt auch noch andere schöne Pakete, die super sind. Und die sind halt Gold wert sozusagen. Und da frage ich mich, ist das nicht auch Teil der Hochschulkultur, dass wir sowas auch ein bisschen hier als Hochschule, als Lehr-Lernkörper und Forschungskörper auch ja, irgendwie mehr zumindest ins Bewusstsein tragen sollten, weil Johanna und du, Tobias, ihr habt ja auch erzählt, ihr seid im Studium damit konfrontiert worden. Aber aus einer rein pragmatischen Hintergrund. Weil kann man nicht ganz aus rein pragmatisch, also die waren schon in Ulm, wo ich studiert habe, die hatten zum Beispiel, haben die uns beigebracht zu programmieren in Oberon. Also ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Der Konrad nickt zumindest. Das ist so eine Pascal-Variante für Unix und es gibt nur irgendwie 3 Unis auf der ganzen Welt, die das also cool finden und Ulm war eine davon und ich habe dann extra noch freiwillig ein 3. Semester Informatik gemacht, damit ich ein bisschen C lerne, weil ich das Oberon total nutze. Ich habe das nur da und also nur für die Übungsaufgaben und für die Klausur, die damals ja auch noch auf Papier war, genutzt, ja. Und aber die hatten eben Unix-Systeme, die hatten auch Unix-Rechner und damals, ich glaube, das waren auch noch so die Anfänge von sowas wie Rechenzentren und die haben natürlich als Informatiker gesagt, Leute, also das, was das Rechenzentrum hier macht, das können wir nicht akzeptieren, wir machen unser eigenes Ding und für unsere Studierenden machen wir auch unser eigenes Ding. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Damals war das ganz logisch auch nachvollziehbar, dass das Rechenzentrum noch nicht so weit gewesen wäre, sowas auch anzubieten. Und dadurch kam ich dann relativ leicht auch rein, weil dann natürlich, wenn man ein bisschen was mit Unix gemacht hat, dann auch mit Linux kommt man leichter rein. Konrad, du bist auf NixOS unterwegs. Stimmt. Warum? Also sagen wir so, auf meinen Laptop, ne? Wie gesagt, auf unseren Servern haben wir Ubuntu Server am Laufen, aber ansonsten ja, da wo ich sozusagen meine eigene Kontrolle drüber habe, mache ich das ganz recht so, ja. Warum? NixOS hat einen ganz anderen Ansatz als alle anderen Distributionen. Da fängt man nämlich eigentlich an, man hat eine große Konfigurationsdatei und das ist deskriptiv, das heißt deklarativ. Ne? Das heißt also, ich möchte auf meinem Rechner das und das haben, da schreibe ich diese Konfiguration rein, lasse dann sozusagen ein Tool laufen und das implementiert mir das Ding. Wenn Rabea das gleiche auf ihrem Laptop haben will, dann gebe ich ihr diese Konfigurationsdatei und sie hat exakt das gleiche System. Ja, und das ist die Lösung für die Campus-IT. So, tatsächlich. Das ersetzt viele von den Tools, die man dann irgendwie anderweitig bauen muss, irgendwie Ansible oder was auch immer, um sozusagen Systeme zu replizieren und deskriptiv irgendwie darzustellen und nicht zu sagen, installier das, und du sagst, das soll da sein. So, boom. So, und das soll nicht da sein. Jetzt stell dir mal vor, in deiner Familie fragt dich jemand, Konrad, ich glaube, ich muss weg von Windows. Was soll ich nehmen? Elementary, so wie bei dir, mache ich ja auch. Also ich bin ja sozusagen der natürlich auch bei meiner Familie der Administrator, wenn man so möchte, und da wird dann Elementary OS ausgepackt. Kann ich niemanden in die Hand drücken, das ist total klar, das ist eine sehr, ich sage immer, esoterische Distribution, das ist ein relativ kleiner Nutzerkreis, aber er ist vom Konzept her so, meiner Meinung nach, so verdammt richtig. Da ist noch viel zu machen und sowas, ohne jede Frage. Aber der Ansatz ist einfach super cool. Was Ähnliches nutze ich, wenn ich das SUSE update und einfach alle Daten irgendwo backuppe und die dann wieder reinhole, dann nehme ich mir zum Beispiel die .mozilla.thunderbird und solche Dateien und die nehme ich einfach und zack, habe ich meine ganzen Bookmarks wieder und. Das ist ja... Ja. Genau, das ist aber für dein Home-Verzeichnis. Klar, ich schmeiße auch mein Home-Verzeichnis einfach, kann ich von einem Ding zum anderen rüberschmeißen. Aber da geht es darum, das ganze System so aufzuziehen. Und das ist halt der große Unterschied. Aber konzeptionell hast du total recht. Ne? Man hat auch das sozusagen diesen Nix-Ansatz auch noch ausgebaut, um die eigenen Konfigurationsdateien der eigenen Tools nochmal zu machen. Das kann man auch machen. Aber tatsächlich diese Idee, ich habe hier meine Plaintext-Datei und das, was da drin steht, ist gesetzt sozusagen, was ja unter Windows auch irgendwo versteckt, irgendwo rumliegt, auch in der Art. Aber hier hat man das ganz sozusagen explizit zum Filer das Ganze gemacht und sagt, hier ist dieses eine Ding, ich möchte, wenn das Ding startet, möchte ich Systemd hier laufen haben, ich möchte die und die Pakete installiert haben und ich möchte sogar die und die User mit dem Passwort haben. Also ich kann dann ein gehashtes Passwort reinschreiben. Also ich kann theoretisch einfach super verteilen. Also ich könnte einfach von dem Ding tausende Dinger umklonen oder hier sagen, nutzt diese Konfigurationsdateien und du hast den gleichen Spaß wie ich. Also das finde ich einfach super. Dann immer trotzdem der gleiche Spaßumfeld, das weiß ich jetzt nicht bei so einer Leidenschaft. Theoretisch wäre das gegeben. Gebe ich zu. Aber Johanna hat eigentlich was Spannendes angesprochen, was mir auch widerfahren ist. Also was ich unter Linux gelernt habe, ist, wie einfach man seinen eigenen Nutzerordner tatsächlich sichern und wieder einspielen kann. Also mit allen Profildateien oder ähnliches, wie ich es bei anderen Betriebssystemen selten so minimalistisch erlebt habe, an den Orten, wo man sie erwartet, nimm das Ding, kopier das einfach rüber, kopier das wieder hin und dann ist alles wieder da. Das fand ich großartig. Also das finde ich einer der Größen unter Linux. Ne, man gibt ja auch viele Schwächen im Grunde von so einem Linux-System, aber das ist auf jeden Fall definitiv eine der Größen. Aber Konrad, warum nutzt du überhaupt ein Linux-Betriebssystem? Ästhetik. Das ist ja der Grund, warum viele nicht Linux nutzen. Ja, die auf einem ganz falschen Track. Ich kann es nicht sagen. Also ja, aber ich kann es nicht sagen. Ich weiß einen Moment in meiner nicht frühen Kind, in meiner Jugend, würde ich sagen. Da kam mein Bruder zurück, der hat Physik studiert zu der Zeit. Und ich habe an einem Windows-System rumgedaddelt, also wirklich gedaddelt im Zuge von gespielt. Er hat, glaube ich, das war so eine Zeit, muss das Telnet gewesen sein, hat Telnet aufgemacht, hat wahrscheinlich Pine oder sowas remote aufgemacht und dachte, wie geil. Das lag dann ganze paar Jahre, also vielleicht, um das zu beschreiben, also das ist ein kleines schwarzes Fenster tut sich auf, man gibt etwas in diese Konsole ein und etwas tut sich dort. Ne? Ich habe auch vorher natürlich mit DOS und sowas ganz früh auch ein bisschen rumgefummelt, aber das war für mich dann schon noch ein bisschen cool, denn ich kannte so tatsächlich so noch, Achtung, AOL und solche Sachen, ne, habe ich ja auch E-Mails genutzt und solche, aber dann sagen, hey, ich kann meine E-Mails in so einem Fensterchen aufrufen und Sachen machen. Das fand ich sehr cool. Hat dann noch ein paar Jahre gedauert, tatsächlich bis zum Studium, wo dann ein Freund von mir mich da eingeführt hat in die ganze Sache. Und das war 2000 und 2001 sowas und seitdem hat es Klick gemacht und ich habe nie mehr was anderes drauf getan. Und ich nutze auch immer noch hier Matt als E-Mail-Client. Also ich lebe tatsächlich sehr stark in der Konsole. Ich bin der Meinung, dass das auch sehr, sehr effizient ist. Ich habe nie die Gegenmessung gemacht, ob ich irgendwie anders besser fahre. Aber tatsächlich ist das diese klare Transparenz. Ich kann ein Backup jederzeit einfach aus dem Nichts zaubern oder nutzen, um aus dem Nichts ein System zu zaubern. Ich kann eben Schritte, die ich häufig mache, automatisieren. Ne? Ich kann sozusagen den Rechner die Arbeit machen, selber mich um interessante Sachen kümmern. Ich habe Kontrolle über das System. Ne? Ich kann das anpassen, wie ich will. Und auch diese ästhetischen Elemente. Ich kann sagen, okay, jetzt mache ich hier ein bisschen Transparenz rein. Also ich nutze i3, das ist so ein Tiling Window Manager. Und Emacs, ne? Ja, stimmt. Also ich glaube, wir alle sind hier wirklich Emacs-affin, was nicht immer der Fall ist. Emacs ist, ist sozusagen mein zweites Zuhause. Man kann damit auch super Projektmanagement mittlerweile machen. Also Emacs Org Mode. Alleine für Emacs Org Mode wechseln Leute zu Emacs. Und, also bin ich auch ein Beispiel für. Also man sagt ja auch, das ist ein Betriebssystem. Eigentlich, es fehlt nur ein guter Editor. Das ist manchmal so der Witz dazu. Man kann sogar im Emacs als Window Manager nutzen. Dann bootet man sozusagen. Wenn du mir jetzt erzählst, dass man mit Emacs auch ein Kanban-Board bauen kann. Ja, kannst du, natürlich. Ja. Gibt es doch Kanban. Schau dir das an. Dann machen wir jetzt, dann ziehen wir demnächst mal im Bildungsbereich. Machen wir das mal so. Nee, aber das ist einfach der Punkt. Und im Endeffekt ist es alles unter der Haube, ist das Plaintext. Ne? Rabea kann da auch noch was dazu erzählen, dass wir sozusagen den Leuten auch beibringen, hey, das sind eigentlich Formate, die irgendwie seit Dekaden herumschwimmen. Du könntest so eine Datei von Anno Domini in die Hand nehmen, kannst du im Texteditor draufschauen. Läuft. Ich kann das in Git reinschmeißen, also ich kann das versionieren, so Software-Kontrollsystem oder Software-Versionierungssystem. Es ist alles ein Guss, es ist alles konsistent. Das ist wahre Schönheit. Und also es gibt natürlich auch gewisse Kritik an der klassischen Unix-Philosophie, aber per se diese kleinen Tools, die eine Sache gut machen, wo ich mir dann meine Pipeline zusammenbaue, das ist pure Ästhetik und auch von der Optik, wie gesagt, man kann sich das einfach schön zusammenfummeln. Wir sind hier, sind richtig ein Fanboy, sozusagen. Absolut, absolut. Ja, wie war das? Es gab ja zur Mac-Welt gibt es ja diesen Spruch, es gibt Windows-Fans und Apple, wie war das, religiöse oder sowas? Oder Sekten? Ich weiß auch nicht mehr so genau. Und bei Linux, gibt es sowas auch? Ein Pardon zu Linux, kennt ihr da irgendwas? Mir fällt gerade nichts ein. Aber keine Ahnung. Aber sagen wir so, es gibt ja schon viele Fanatiker, muss man sagen. Also ich würde mich auch dazu zählen. Ne? Ihr habt das so ein bisschen gehört, aber ich will auch niemanden dazu zwingen oder bekehren. Rabea wird jetzt widersprechen. Aber also ich darf ja auf der Arbeit noch mein Windows-System benutzen. Gelegentlich, genau. Aber nur bestimmte Zeiten. Nein. Aber sagen wir so, das ist tatsächlich, bin ich der Meinung, das ist eine harte Lernkurve, ohne jede Frage, auch wenn das heutzutage viel einfacher geworden ist, aber es ist eine super Investition und vor allen Dingen, Christian, da bin ich auch ganz bei dir dabei, einfach, das ist ein Bildungsthema, weil man dann auch einfach unter die Haube schauen kann, versteht, so funktioniert das Ganze, hier kann ich was kaputt machen, hey, das heißt, das funktioniert so und so und das ist einfach so ein Riesending, man verschwendet viel Zeit, irgendwelche Tools einzurichten, aber man lernt doch jedes Mal was dabei und nicht nur über das Ding, sondern über das Gesamtsystem und das ist dieses Empowerment, das ist unglaublich wichtig. Und jetzt habe ich sogar ein Argument immer noch für Linux gegen diese Zeitverschwendung, weil wie viele Leute kenne ich, die mit Windows Zeit verschwenden, weil sie sagen, ich kriege das Problem nicht gelöst, wer kann mir da mal helfen, dann fragen sie im Bekanntenkreis, dann hier, dann ist ja irgendein Patch einzuspielen, dann hier und da, also meine These ist ja, Windows ist nicht im Vergleich zu Linux unbedingt zeitersparender, weil alles funktioniert, weil ich erlebe das so oft, dass vieles auch nicht unter Windows funktioniert. Und wenn du dieselbe Lernkurve in Linux steckst, also dieselbe Zeit, hast du eine größere Lernkurve, was hinten rausfällt und du kriegst dich schneller, also du bist schneller empowered, dass du das selber lösen kannst, als bei Windows, würde ich jetzt mal in den Raum stellen. Als Medienpädagoge. Langfristig ja, würde ich auch so unterschreiben. Johanna ist nicht ganz der Meinung. Ich denke gerade an so Leute wie meine Eltern und an so Leute wie meine früheren Kollegen in diesem Großunternehmen und die also auch gar keinen Bock drauf haben, empowered zu sein, sondern sie wollen, dass wenn sie da auf den Knopf drücken, dass das dann so läuft wie gestern auch, weil inzwischen wissen sie, dass wenn der Knopf, dass das dann so läuft. Die wollen auch nicht, dass das abgedatet wird, unnötig oft, weil sie sonst nämlich dann das gleiche Problem haben wieder. Und die haben da gar keine, also das wollen die nicht. Die wollen was anderes, ja. Die tun vielleicht sich da drin verkopfen in Facebook oder was weiß ich, oder in irgendeinem Firmenforum oder in ganz anderen Dingen in ihrem Leben tun die sich gerne empowern, aber da nicht. Ja, da bin ich ja ganz bei dir. Aber die Leute, die das nicht wollen, den kann man ja genauso, egal ob jetzt Windows oder Linux, da brauchst du halt Leute um dich rum, die das Problem fixen können. So. Und das heißt, wäre Linux viel selbstverständlicher, würde es auch mehr Leute ansprechen können. Dann wäre das, für die hat sich nichts verändert im Zweifel. Ne? Da kommt irgendeiner und der drückt wegen Knopf und sagt, da musst du da klicken. Ach so, alles klar, okay, wusste ich jetzt nicht, neu. Weißt du so? Aber für die, die es wollen, also ich kenne genug Leute, die verbringen wirklich Abende mit Treibern und hier und für die ist das eine Leidenschaft. Und dann redest du mit denen und merkst, im Grunde haben die nur gelernt, wie sie bei HP auf irgendwelchen Unterforenseiten irgendwelche alten Treiber nochmal gekommen, die sie dann irgendwie irgendwo noch hinschieben müssen. Aber verstanden haben sie es nicht, was sie machen. Habe ich gefühlt, sage ich jetzt mal. So. Aber ehrlich, Ich habe auch nicht alles verstanden, was ich bei Linux mache, muss ich jetzt schon auch sagen. Wer tut das schon? Also das würde ich jetzt auch sagen. Also ich würde jetzt auch sagen, ich setze mich mal kurz ran und gucke hier mal, was ich im Kernel noch ein bisschen optimieren kann, um noch ein paar Prozent rauszukitzeln. Nein, natürlich nicht. Also auch bei Nix würde ich auch sagen, da habe ich auch noch zahlreiche Lücken und kommt auch mir immer über welche Sachen, wo ich denke, so, okay, ist mir jetzt nicht ganz klar, ich mache das mal so. Aber dennoch ist da die Wahrscheinlichkeit, dass man doch noch was irgendwie mitnimmt, irgendwie doch bei Weitem höher. Okay, das ist jetzt aber der persönliche Bildungswert. Jetzt gehen wir mal kurz auf unsere beruflichen Tätigkeiten oder Forschungstätigkeiten. Da fange ich mal bei Rabea an, weil sie ja auch geführt jetzt sehr aktiv mit dem Betriebssystem und dem Programmieren zu tun hat. Ja. Also beziehungsweise du programmierst sehr stark und hast ja da eine Betriebssystemgrundlage. Worin programmierst du auch? Unter Linux oder machst du da auch viel mit Windows? Nee, also wenn es um Programmieren geht, dann ist Windows raus. Also dann bin ich nur noch auf Linux unterwegs, weil das alle Punkte, die wir schon angesprochen haben, durch die Automatisierung und dass ich mir auch dann mal schnell noch was dazu installieren kann, das läuft einfach viel besser unter Linux, beziehungsweise ist in meinem Know-how unmöglich auf Windows. Wenn ich jetzt hier mal so ein Python-Skript ablaufen lassen will, das wird nicht funktionieren. ja, und für unsere Carpentry-Workshops, um vielleicht darauf nochmal zurückzukommen, haben wir ja Menschen aus Bibliotheken oder Forschende, also meistens so PhD-Studenten, Studierende bei uns. Und dort ist eben oftmals das Betriebssystem Windows. Und um diese Leute nicht zu verlieren und trotzdem den Gefallen daran zu zeigen, dass Programmieren mega cool ist und dass in kleinen Steps auf jeden Fall auch unter Windows läuft, mache ich das Teachen unter Windows, weil diese kleinen Dinge funktionieren schon unter Windows. Aber sobald es zu meinen beruflichen Tätigkeiten kommt, würde ich, also fortgeschrittenes Programmieren würde ich jetzt mal sagen, dann wäre Linux immer die Wahl. Gretchenfrage, womit rufst du deine E-Mails ab? Noch nicht mit Matt. Okay, gut aufgepasst. nee, ganz klassisch mit Outlook. Okay, unter Windows. Ja, beides. Habe ich ja dann auch auf Linux. Also mittlerweile geht Outlook auf Linux. Über das, nee, das Web Interface ja. Glaube ich, ne? OWA denn sozusagen. Genau. Ja, ansonsten dann Thunderbird. Okay, Thunderbird. Aber du hast direkt erstmal Outlook genannt. Okay, dann Johanna, womit rufst du unter OpenSUSE deine E-Mails ab im Moment? Thunderbird hast du schon. Auch und unter Emacs gibt es auch ein Programm dafür. Da gibt es einige sogar, muss man sagen. Da gibt es richtig coole Sachen. Konrad, ey. Sorry. Tobias? Du hast mich eingeladen. Ja, stimmt schon. War ja richtig so. Tobias? Ja, das ist ein bisschen exotisch. Ich benutze Pegasus Mail für Windows. Proud to be a product of New Zealand. Und aber weil es das Schöne ist, also damit bin ich sozusagen auch groß geworden, dass ich kann die, das speichert im MBox-Format. Also ich kann genauso, wenn ich das auf dem Unix-Rechner speichere oder auf dem Linux-Rechner, kann ich auch mit Pine darauf zugreifen. Also das heißt, ich habe das lokal und überall dann. Mm. Und dann irgendwann kam vor langer Zeit ja mal IMAP, ja, und dann hat das eigentlich dieses Problem gelöst, ne, was, denke ich, Konrad vorhin auch sagt, dass es so cool ist, über Telnet Pine aufzurufen und seine E-Mails da einfach aus der Ferne abzurufen. Mhm. Das hatte ich dann damals so gelöst mit Pine und Pegasus Mail und ja, bin ich noch nicht von losgekommen. Und wieder ein Plaintext-Format, ne? Das ist, also ich nutze letztendlich Maildir, ja, weil letztendlich ist MBox halt auch so eine Möglichkeit, einfach E-Mails, im, das müssen Leute auch klar machen, hey, das ist eigentlich erstmal eine Plaintext-Datei, die rumliegt, die man natürlich gegenschiebt. Oder auch, wo Johanna das meinte mit den E-Mail-Programmen und dass das letztendlich auch da, das, also unter Emacs, dass es da, dass sie unter Emacs ein E-Mail-Programm nutzt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten und da kannst du zum Beispiel auch mal sagen, hey, ich indiziere meine E-Mails mal selber mit Programmen wie NotMuch oder MU und so und dann, okay, hier läuft das Indizieren ab und hier habe ich jetzt ein Interface, nutze ich Emacs dafür, um da ranzugehen. Und genau das ist, also Christian hat mich nicht bezahlt, muss ich sagen, ne? Aber ich, ne? Aber genau das ist dieses Grundverständnis, hey, okay, ja, ich kann mich auch irgendwie auf so einer Seite einloggen und hier über das Webinterface Sachen anfassen. Und Leute kapieren nicht, das ist ein Interface zu E-Mails, aber man kann auch eben lokal was machen und letztendlich werden die gleichen Protokolle genutzt. Und das sind dann alles Sachen, die man sich theoretisch zusammenschrauben kann. Und kann man eben mit dem gleichen Tool auf den gleichen Daten herumcrunchen und das irgendwie synchronisieren und sowas. Nebenbei, man kann auch mit verschiedenen verschiedenen Tools, also auch IMAP sozusagen entsprechend lokal runterspeichern und so. Hm. Das sind alles so schöne Sachen. Und um dieses Verständnis auch einfach für diese grundlegenden, basalen Technologien irgendwie Leuten in die Hand zu drücken. Und das ist doch das Coole dran. Und wie gesagt, Christian hat mich nicht bezahlt. Aber vielleicht kommt ja noch was, mal gucken. Ich glaube, die Linux-Welt entlohnt sich schon genug, ach, so leidenschaftlich, wie du bist. sag mal, Konrad, bei dir wissen wir jetzt ja schon, welches Programm du nutzt. Wie schreibst du denn deine E-Mails? Benutzt du HTML-Tags oder schreibst du auch einen Klartext? Nee, das ist, also ich nutze es, also ich habe, Matt ruft dann Emacs auf und ich schreibe dann sozusagen in Emacs Plaintext-Datei und verschicke und, das. Und dann, das wird rausgekriegt, MSMTP ist das dann, das Tool, was, ne, das MUT muss man vielleicht sagen, das ist so, hat so als Slogan, all email clients suck, this one sucks less. Also ein kleiner, minimaler, konsolenbasierter Text-E-Mail-Client und der macht tatsächlich nicht viel. Also der kann dir die E-Mails anzeigen, daran schreiben, kann er nicht. Du brauchst ein anderes Programm, um es zu schreiben. Ich nutze dann halt Emacs, kannst auch VI dranhängen oder Nano oder was auch immer. Um das Ding zu verschicken, braucht es ein anderes Tool. Das heißt, es nutzt dann MSMTP. Um lokal Sachen zu lesen, braucht es erstmal ein Tool, was die Sachen runterlädt. IMAP kann das tatsächlich sogar nativ. Aber das ist auch wieder so, diese Unix-Philosophie kann eine Sache richtig gut und für die anderen Sachen wird halt was dran geflanscht. Und dann, wenn ich keinen Bock habe auf Emacs zum E-Mail schreiben, kann ich mir irgendwas anderes dranhängen, zum Beispiel. Ich mag ja tatsächlich das Konzept aus der Unix-Welt, was Richard Stallman sich damals ja auch überlegt hat, dass er sagt, wir brauchen ja nicht ein Programm, was viel kann, sondern wir brauchen ein Programm, dass die eine Sache, wofür es geschrieben wurde, super gut kann und für eine andere Sache brauchen wir eben ein anderes Programm und das mag ich ja im Bildungsbereich auch und das sehe ich ja auch in diesen ganzen Medienlandschaften, in der wir uns bewegen, nicht die eierlegende Wollmilchsau, wie wir es jetzt mit Microsoft Teams haben, wo ich denke auch so völlig überladen, sondern ne, was ist der Kommunikationskanal, was ist der Kollaborationskanal, gerne auch zusammendenken, aber es muss nicht deswegen ein Tool sein, sondern es darf halt doch gerne miteinander logisch verbunden werden sozusagen. Also mehr Brücken schlagen ist ein großes Thema und das machst du offensichtlich beim E-Mail-Verkehr. Dazu bin ich, genau, ganz Brücken schlagen auf deinem Betriebssystem. Du hast keine Signatur, ich habe gerade mal schnell eben heimlich geguckt, du hast tatsächlich keine Signatur in deine E-Mail, das heißt, du schickst wirklich nackigen Text raus. Plaintext, ja. Und wie gehst du um, wenn du Sachen von Kolleginnen und Kollegen bekommst? Das wird gerendert. Was ist das? W3 macht das unter Haube oder links, weiß gar nicht. W3M macht das, glaube ich. Das übersetzt das Ding sozusagen in Plaintext. Ich kann das Ding auch im Firefox dann anschauen. Also wenn ich sehe, okay, hier ist irgendwie Schlodder dran, dann gucke ich mal so. Also hier ist eine HTML-Datei dran, die man anschauen sollte, weil da irgendwas farbig ist und toll sein soll, dann mache ich das halt im Firefox auf. Also da habe ich eine Tastenkombination und dann wird mir das da angezeigt. Das, ehrlich gesagt finde ich das nicht gut, dass ich das jetzt gehört habe, weil ich sehe mich jetzt schon nächtelang, mich damit jetzt nochmal auseinanderzusetzen. Es tut mir so leid. Ich finde das ja sehr faszinierend und sehr, sehr verführerisch, weil ich mag das ja auch gerne sozusagen. Komm auf die dunkle Seite der Macht. Ja, genau. Lange habe ich tatsächlich Plaintext verschickt, bis die Leute sich mal beschwert haben bei mir. Auch so Signaturen und so, weil ich habe ja auch mein PGP-Key da mit drin und so, weil ich immer denke, das finde ich halt wichtig mitzugeben, wenn jemand mal verschlüsselt schreiben will. Ja, okay. Auch da habe ich mir lange überlegt, dem wollte ich immer einen Klartext haben und so weiter und hatte da gedacht. Aber mittlerweile bin ich auch schon so, ne, Thunderbird und HTML, ach komm, gib ihm alles, weil die Hochschule will es ja so ungefähr. Aber im Grunde, ja, sehr verführerisch und das System macht es möglich. Und es spart, wenn man es richtig gut macht. Also bei dir ist es so, ob es bei mir jetzt so wäre, weiß ich jetzt nicht, Zeit. Ohne jede Frage. Nebenbei. Wie sortierst du denn aber die E-Mails? Also organisierst du dich in Ordnern in E-Mails? Das mache ich ja ganz viel. Nee, gar nicht. Aber tatsächlich habe ich noch nicht diesen kompletten Absprung geschafft, denn theoretisch kann man das nämlich mit NotMuch machen. Also NotMuch ist so ein E-Mail-Indexer. Matt indiziert die E-Mails schon selber, aber das dauert teilweise länger zu suchen. Also wie normale Programme. NotMuch ist tatsächlich ein sehr, sehr effizientes Tool zum Indexieren. Und das nutze ich manchmal, wenn ich irgendwie was partout nicht finde, dann suche ich damit. Ich nutze tatsächlich eine Inbox und so ein Read-Ding und das heißt, also ich habe also eine Inbox, ich mache das nicht in Ordnern und das könnte man zum Beispiel sehr gut über Tagging machen. Mache ich allerdings nicht. Tatsächlich bin ich mit dieser Kombination von Matt und NotMuch relativ gut dabei, um Sachen schnell wiederzufinden und Leuten hier um die Ohren zu hauen. Das haben sie mir an dem Tag dann geschickt, habe ich schon alles beantwortet. Aber Moment, jetzt hast du ein Schlagwort gesagt, was mich wirklich aufhören lässt. Tagging? Ja, man kann tatsächlich E-Mail taggen. Das ist ziemlich so wie bei Google Mail ist das, glaube ich. Und da gibt es halt zwei Philosophien. Das eine ist, jetzt wird es sehr technisch, NotMuch macht das sozusagen auf Datenbank-Ebene. Das heißt, man indiziert das Ding und hängt das dran. MU macht das tatsächlich auf Datei-Ebene und es gibt diesen X-Tag, den man sozusagen in die Datei reinschreibt. Da verändert man aber dann die Datei letztendlich. So, und diesen zwei Philosophien, ansonsten sind die Tools sehr, sehr ähnlich, kann man folgen. Und natürlich gibt es für beide schöne Emacs-Bindings, um das reinzupacken. Beziehungsweise man kann auch in Matt kann man das nutzen, um Suchen zu machen. Das geht auch, wenn man möchte. So, bevor wir das jetzt, wir schließen das jetzt mal ab, weil das, aber ich würde trotzdem eine Frage stellen, wenn du deinen Matt aufmachst, was siehst du denn? Siehst du die letzte E-Mail oder? Die Inbox, die neuesten sozusagen. Also ich. Und hast du denn Text von Kolleginnen und so? Nochmal, ich nutze den Text noch nicht ausreichend dafür. Also das würde ich sehr gerne machen, dass ich da noch irgendwas dran mache. Man kann dann auch Auto-Tagging machen und alle solche Sachen. Nee, nicht Tags, sondern so, Text. Also öffnest du dein Programm und hast eine E-Mail direkt zu sehen mit Inhalt? Ich sehe die Liste der E-Mails, wenn du drunter sehe ich dann sozusagen den Text der letzten E-Mail sozusagen, wenn ich draufgehe, genau. Und das ist das, was ich nämlich nicht möchte, weil ich fahre die Philosophie, wenn ich meinen Arbeitstag starte, möchte ich nur E-Mails drin haben, die in der Zeit aufgelaufen sind, als ich aufgehört habe zu arbeiten sozusagen. Das heißt, ich versuche am Ende des Tages mein E-Mail-Postfach leergeräumt zu haben. Wie ein sauberer Schreibtisch. Inbox Zero kriegst du auch. Also. Ja, natürlich, genau. Aber Moment, das ist ja auch der Fall. Also nicht, dass ich Inbox Zero habe. Das ist tatsächlich mein großer Kampf, wie wir wahrscheinlich alle haben. Aber letztendlich eine E-Mail, die bearbeitet ist, landet bei mir im Read-Box, in der Read-Box sozusagen. Und das war's. Und sozusagen, ich habe Inbox und Read und das war's. Und idealerweise der Traumschnief, den ich so schnell nicht erreiche, ist natürlich, dass ich sozusagen abends mein System runterfahre, aber meine E-Mail-Inbox verlasse und alles leer ist und sich freut auf neue E-Mails, die am nächsten Morgen dann aufschlagen. Leider sieht das natürlich etwas anders aus, dass da ein paar mehr E-Mails noch rumliegen, aber die, gelegentlich kommt man dann doch so in den so nur zweistelligen Bereich rein. Naja. Ich würde jetzt das Ganze mal nochmal auf diese Arbeitswissenschafts- wir teilen unsere Arbeit und müssen damit arbeiten und müssen auch transparent damit umgehen, Ebene mal reinholen, weil ich eben gedacht habe, es ist doch, könnt ihr euch eine Welt ohne freie Software jetzt in eurem Arbeitsalltag vorstellen? Und ich hole noch mal ganz kurz aus, weil wenn ich überlege, wie ich mein Studium gemacht habe, wie ich meine Diplomarbeit geschrieben habe mit LaTeX, ich habe ein Linux-Betriebssystem entwickelt, ich arbeite im Studium, habe ich schon immer mit freien Word-Programmen gearbeitet, weil mir hat die Hochschule damals das zwar angeboten, aber ich habe es halt nicht genutzt, weil ich ja auch unter Linux unterwegs war und so. Und ich stelle mir manchmal vor, wäre ich gezwungen gewesen, in einer vorgefertigten Welt so zu arbeiten, hätte ich erstens anders meine Denke entwickelt, meine Diplomarbeit anders geschrieben und ich habe immer das Gefühl, wenn ich das nicht so frei leben kann, also nicht, dass mir mein Arbeitgeber sagt, ja, schreib in LaTeX, wenn du willst, Mensch, Gott, mach, wenn es dir einfacher fällt. Es hilft mir, wie du schon sagst, meine Umgebung zu schaffen, in der ich klarer denken kann, klarer mein Wissen ausbreiten kann. Es hat das Problem, dass ich nicht unbedingt kollaborativ arbeiten kann, weil ich oft Leute habe, die das nicht können und dann stehe ich da und denke so, okay, was macht ihr denn? Ach so, ja gut. Na gut, jetzt haben wir wenigstens ein Cybo, ne, da können wir auch online mal zusammen ein bisschen arbeiten, das finde ich auch gut. Aber könnt ihr euch denn vorstellen, dass wir sagen, vergesst das, wir arbeiten nur mit Windows, wir arbeiten mit Microsoft Word, wir haben unsere Excel-Tabellen, wir machen Python in, was auch total banal ist, weil Python an sich ist ja schon eine offene Sprache so. Also eigentlich ist der Grundgedanke ist schon verwerflich, aber nichtsdestotrotz versuchen wir es mal, zumindest auf dem Desktop-Betriebssystem. Ich habe es ja in der Industrie erlebt und von daher kann ich sagen, ja, das geht natürlich. Und jetzt im Wissenschaftsbetrieb, also jetzt im Moment an deiner Hochschule, jetzt hier? Das hat was damit zu tun, wenn es den Service gäbe, den ich in der Industrie hatte, der auch nicht, also wir haben auch geschimpft über alles Mögliche, was ja so nicht in Ordnung ist, wenn die IT bestimmte Sachen so und so entscheidet. Also es war nicht so, dass wir super glücklich waren mit allem. Aber es ist tatsächlich so, dass ich denke, wenn da ganz viel gemanagt wird, dann kann ich mir das vorstellen, Vorsicht, Klammer auf, wenn ich Adminrechte kriege, Klammer zu. Okay, das ist eine wichtige Einschränkung. Aber ich habe jetzt bewusst jetzt mal die Schneise auf die Wissenschaftsarbeit gemacht, weil ich weiß, draußen in der freien Wirtschaft ist das gar nicht so unüblich und die Leute bauen sich ihr Nest, gucken, was brauchen wir, damit das Nest am Leben erhalten bleibt. Deswegen haben sie auch offen ausgefrickelte IT-Service-Pläne, wie sie das gemanagt kriegen. Und das funktioniert auch. Die haben sich dann auf proprietäre Software eingeschmissen, also Ingenieure, Elektrotechniker, Maschinenbauer, haben dann ihre Programme, in denen sind sie eingearbeitet. Na klar. Die gucken auch kaum noch über den Rand hinweg, weil sie es auch nicht müssen, weil ihr Alltag funktioniert darauf. Aber jetzt denke ich explizit in die Wissenschaft, weil ich komme immer wieder hier an den Stellen, sei es in den Sozialwissenschaften, sei es in den Ingenieurwissenschaften, wo es halt nicht ginge, dass wir uns rein auf proprietäre Software in der Form so einlassen, wie es manchmal gefühlt gefordert wird oder zumindest also gewünscht. Es geht halt damit los, dass wenn ich jetzt studentische Forschungsprojekte habe und wenn ich denen irgendeine Software geben möchte, da gibt es manche Software, also ich mache so teilweise Sachen mit so Lebenszyklusanalyse, da können die dann so eine Educational Version nutzen. Die ist zwar nicht freie Software, aber wenigstens kann das jeder Student auf seinem Laptop installieren und ich muss nicht jetzt einen Hochschullaptop zur Verfügung stellen, auf dem diese Software installiert ist, den der Student dann also in Präsenzzeiten jedenfalls nicht die ganze Zeit dabei hat, weil das einfach blöd ist, mit zwei Laptops rumzulaufen und dann halt irgendwie auch das Risiko ist, was dann passiert mit dem Laptop, wenn der Student irgendwie sein Studium abbricht und. Und das ist halt bei Python und Co. Ist es halt viel einfacher. Da kann ich einfach sagen, ja, installiert euch das mal und macht einfach mal. Ich muss mir nicht Gedanken machen, bin ich noch im Lizenzbereich oder wenn ich jetzt da doch mal mit einer Firma auch spreche über das, was ich da machen wollte, ist es dann schon kritisch, bin ich dann schon raus aus der Educational Version und dann, das sind alles Dinge, die kann ich mir dann sparen. Und ich habe natürlich auch, das ist einfach eine Sache bei den großen Tools. Also ich komme aus MATLAB, ich habe im Studium viel MATLAB gemacht. Das war natürlich nicht Open Source, aber damals gab es auch im Internet alle möglichen Sachen zu finden, wenn man Code gebraucht hat. Und das ist natürlich bei Python inzwischen auch der Fall. Das ist also auch, da kann man jetzt ganz viele Sachen finden. Aber das hat jetzt auch wieder nicht mit Open oder nicht Open zu tun. Das hat jetzt was mit der Größe der Tools zu tun. Aber ich bin jetzt gerade an dem Punkt, wo ich sage, ne, Studierende, die das einfach sich installieren können, ohne dass ich mir Gedanken machen muss, das ist ein großer Vorteil. Und jetzt mache ich mal eine provokante Gegenthese. Muss man nicht gerade, weil du es sagst, wenn man jetzt an die Wirtschaft draußen denkt, die Studierenden dahingehend vorbereiten, dass sie für die Wirtschaft vorbereitet sind, wie die arbeiten, und die arbeiten ja nicht mit freier Software, sondern oft in diesen proprietären Rahmen. Ja, die Wirtschaft arbeitet, es gibt ja nicht die Wirtschaft in dem Punkt, sondern es gibt ja da ganz unterschiedliche Firmen und unterschiedliche also Organisationssysteme. Und ich habe das schon als hilfreich wahrgenommen, ein Stück weit zu wissen, wie da was grundsätzlich zusammenspielen könnte. Weil wenn ich dann bei der IT was nachgefragt habe, dann konnte ich vielleicht ein bisschen besser nachfragen als jemand, der irgendwie nur sagen konnte, geht nicht, ist blöd. Aber das finde ich ist jetzt, nee, weil außerdem ändert sich das ja so oft und also auch die proprietäre Software ändert sich so stark die ganze Zeit. Also nur weil jemand ich habe jetzt einen Studenten, der hat tatsächlich mit Python nochmal gearbeitet vor 10 Jahren oder so schon mal, weil er irgendwie da Bock drauf hatte. Und jetzt macht er seine Bachelorarbeit und muss sich aber letztlich nochmal einarbeiten, wie das jetzt eigentlich geht mit Python so. Und das sind Dinge, das ist bei allen Software-Sachen so. Das ist, natürlich hilft einem das, wenn man da schon mal was gemacht hat, aber es ist, da an der Stelle muss ich meiner Uni recht geben, es ist ein bisschen egal, ob ich in Oberon mal was gemacht habe oder in Pascal. Wenn ich dann in 10 Jahren später programmieren muss, ist es wichtig, dass ich weiß, es gibt ein if und ein else und solche Sachen. Da ist es egal, ob ich in welcher Sprache, weil das kann ich eh nicht mehr auswendig. Das Prinzip der Wenn-Dann, also das Konzept verstanden zu haben, ne? Also dieses und Schleifen bauen und so weiter, also Grundstrukturen. Genau, da mal überhaupt sowas gemacht zu haben. Genau, so ein bisschen wie die Argumentation, wenn du mal Latein gelernt hast, kannst du auch eine andere Sprache gut lernen. So, also auch, so ähnlich ist die Argumentation an der Stelle, würde ich sagen. Deswegen, also ich finde, das kann man so nicht sagen, was die Wirtschaft braucht. Ich würde schon sagen, allerdings bei der Sache, wenn es darum geht, Ergebnisse zu präsentieren. Da geht es mir aber auch nicht darum, dass sie in PowerPoint das machen. Das können die auch, man kann auch in Jupyter Notebooks Präsentationen machen oder man kann in irgendwas anderem Präsentationen machen. Das ist nicht das Thema. Es geht mir darum, dass die Präsentationsfähigkeiten, die Fähigkeit, Dinge rüberzubringen, das ist wichtig. Aber auch wieder da, das ist nicht abhängig vom Tool so sehr. Rabea, wie würdest du das sehen? Also ich sehe es von zwei Seiten. Wenn ich an meine Arbeit denke bei ZBMed, dann stehen wir ja für offene Wissenschaft und geben den Forschenden im Forschungsdatenmanagement im Kreislauf die FAIR-Prinzipien mit, also das Findable, Accessible, Interoperable und Reusable sein soll. Also davon abgesehen, dass es technisch nicht möglich wäre, in meiner Arbeit nicht Open Source oder Software zu benutzen, also wir benutzen auch GitLab und GitHub, allein durch Git und Python wäre es auch heuchlerisch, dann bei ZBMed nicht mit Open Source zu arbeiten. Ja, und also, aber wie denkst du darüber sozusagen? Also jetzt mal von dir heraus, direkt so aus dem Bauch, von der Leber weg. Also ich finde das total wichtig. Also gerade Also es ist ja nur möglich, Wissenschaft offen zu machen, wenn man auch offene Tools nutzt dafür und das dann eben nicht proprietär ist. Also frei aus dem Bauch raus kann ich mir eine offene Wissenschaft und Bildung nicht ohne offene Software vorstellen. Auf jeden Fall. Für mich, vertrete ja ganz stark den Bildungsbereich, würde ich sagen, erscheint mir das als kein Gewinn und sehr, sehr schwierig. Bei der Wissenschaft, also im reinen forschunggetriebenen Raum, bin ich mir nicht so sicher, ob es nicht tatsächlich proprietäre Software, und die gibt es mit Sicherheit, gibt, die so gut ist, dass das mit freier Software niemals gestemmt werden könnte, sozusagen. Ja. Also das ist mit Sicherheit so, weil Geld bezahlt ja auch Leute, die es programmieren. Das muss man ja auch mal so sehen, tatsächlich. Also, ja, das ist bei diesen Lebenszyklus-Analyse-Datenbanken letztlich so. Da gibt es ja auch ein Programm, das heißt OpenLCA, also das ist auch unter Linux und so weiter verfügbar. Aber die Datenbanken dahinter, wo das Ganze, welche ökologischen Effekte hat denn welche, was weiß ich, wenn man eine Schraube den Herstellungsprozess durchdekliniert und guckt, da gibt es ganze Datenbanken dahinter und die sind kostenpflichtig. Das ist auch ein Abo-Modell, wenn man da immer up-to-date sein will. Und da gibt es dann auch eine Diskussion darüber, ob das der Wissenschaft dient, wenn das so ist. Aber das ist natürlich irgendwie nachvollziehbar, dass man dafür Geld bezahlt. So, weil das einfach so viel Arbeit ist, wenn man diese kleinen Details irgendwie in einem gewissen Qualitätsformat auch zur Verfügung stellen möchte. Ja, also da würde ich jetzt sagen, das ist wahrscheinlich bei anderen Themen vielleicht so, da kann man sagen, nö, das kann ja die Crowd, macht das. Aber in dem Fall, glaube ich, ist die Crowd zu klein, um das in dieser Detailtiefe so gut dann zu machen. Aber es gibt ja auch so Mischmodelle. Wir arbeiten ja mit der Open Source E-Learning-Plattform Elias bei uns an der Hochschule. Und da steht ja ein Verein hinter. Und der Verein sorgt ja dafür, dass Elias ständig weiterentwickelt. Und wir nehmen ja als Hochschule auch Anforderungen auf, die wir teilweise auch versuchen umzusetzen, also einfließen zu lassen, und dafür nehmen wir als Hochschule auch Geld in die Hand. Also wir stecken gar nicht mal so wenig Geld von der Campus IT in die Weiterentwicklung dieser Plattform, weil wir sagen, für unsere Verhältnisse, wir brauchen hier, in Mathe war jetzt auch ein großes Thema zum Thema Prüfungen, haben jetzt viel Probleme auch im PHP entdeckt, also Rundungsfehler durch PHP, die sich auch nie lösen lassen können, weil sie inhärent in der Programmiersprache drinstecken, was wir jetzt gelernt haben, und wir sagen, okay, ist auch nicht die Lösung für alles sozusagen, aber man lernt und steckt halt Geld rein, und da denke ich mir, es gibt ja so Vereinsorganisationsstrukturen in der freien Software-Szene, die man ja mit Geld beschmeißen kann, ne, als Einrichtung sagen kann, ihr könnt das bitte machen oder wir unterstützen euch, dass ihr den Code sauber für uns weiterpflegt. Und wenn ihr es nicht mehr wollt, suchen wir uns einen anderen, der es für uns macht sozusagen. Und das ist ja dieses schöne Modell, dass man theoretisch wählen kann, wer es macht. Aber ich gebe dir recht, es gibt so eine gewisse Hoheit von Leuten, die sagen, wir haben eine gewisse Expertise. Also wir bringen da was mit, wir haben uns da reingearbeitet, wir haben was aufgebaut. Und das kriegt man auch nicht mit der Riesengemeinschaft gestemmt. Kriegt man es nicht gestemmt, weil... Ja, genau. Effekt erst, also... ich habe mal eine frühere Kollegin von mir, die hat wahrscheinlich sowas in einem Bereich studiert, was der Konrad unterrichtet irgendwie. Die hat dann mal so das Wissensmanagement in dieser Firma hochgezogen. Die hat dann auch so eine interne Social-Media-Plattform auch mit aufgebaut. Und da hat sie irgendwas gesagt von wegen 90% der Leute sind passive Nutzer bei sowas, Social Media. 90% der Leute lesen nur, was da in dem Feed kommt, wenn sie es überhaupt lesen. Und 10% sind aktive Nutzer. Das heißt, wahrscheinlich ist der Prozentsatz 10 schon ziemlich hoch eigentlich, wenn man sich überlegt, wie viele Leute bei Wikipedia beitragen zum Beispiel. Und da, das war mein Punkt, ne? Also man braucht dann sehr, sehr große Communities, damit die Crowd, die aktive Crowd irgendwas schaffen kann. Ja. Aber dennoch würde ich da tatsächlich reingrätschen. Also ich denke auch, also klar, wenn jemand die Idee hat und so einen Service anfängt und dann dafür Geld nimmt, dann wird das erstmal fliegen. Aber wenn man das gesamtökonomisch betrachtet, bei diesen kommerziellen Entitäten fließt ja Kapital ab. Ne? Das heißt, die wollen ja eine Gewinnmarge fabrizieren. Rein theoretisch, wenn ich sage, okay, wir haben hier eine Datensammel oder irgendeine Art von notwendiger Arbeit zu tun, wir geben das einem Verein oder einer offenen Community, geben den Geld in die Hand für die gleiche Arbeit, leisten das Ganze und produzieren damit offenen Content. Müsste man ja eigentlich am gleichen Ergebnis kommen. Rein hypothetisch, und ich weiß, das funktioniert auch an vielen Stellen nicht, aber ich befürchte, das liegt mehr daran, weil wir es immer schon so machen, und man müsste eigentlich mehr in diese Richtung gehen. Das fängt an bei Schulbüchern, ne? Christian hat mich wieder nicht bezahlt, bei Schulbüchern und Lehrmaterialien jeglicher Art eigentlich auch. Ne? Und ich möchte auch nochmal hier meinen Open Science Hut aufsetzen, auch wenn Rabea das schon sehr gut gemacht hat, möchte ich noch ganz zurück an die Wurzel der Wissenschaft gehen. Ne? Nullius in verba, also traue keinem so in etwa, oder vertraue keinen Worten von niemandem. Das ist der Leitsatz der Royal Society. Also eine der ersten, oder die erste Scholarly Society, also Forschungsgemeinschaft sozusagen. Und das kann ich nur, wenn ich alles habe, wenn ich die Daten in der Hand habe, wenn ich die Software in der Hand habe und diesen kompletten Prozess offen gestalten kann. Nur dann, macht man Open Science und eigentlich nur richtige Wissenschaft. Eigentlich ist das gute wissenschaftliche Praxis. Jetzt rein von der reinen Lehre. Und ich weiß natürlich, gibt es kommerzielle Datenbanken, die einem das Leben viel leichter machen, aber irgendwo machen die auch die Arbeit und irgendwo fließt da Kapital ab. Darauf wollte ich einfach so hinaus. Aber ist es ein Spagat. Was ich dran gedacht habe, ist, wenn man jetzt an so Schaltungssimulationsprogramme denkt, professionelle, kommerzielle Programme können da einfach doch noch mal ein Stück mehr als jetzt so Open-Source-Varianten wie KiCad, die auch schon ganz viel können, aber natürlich liegt das dann daran, dass da irgendwie dann so und so viele Millionen, Tausend Hersteller sind, die irgendwelche Komponenten herstellen, wo man, was weiß ich was, wie viele Datensätze irgendwie zusammenkriegen muss. Und das ist irgendwie eine Arbeit, die ist auch, die macht, also Entschuldigung, auch wenn euch jetzt Kernel kompilieren Spaß macht, aber die macht einfach zu wenigen Leuten dann auch Spaß. Also... Naja, beziehungsweise du musst ja auch bei DIN-Normen und so, da fallen ja auch Lizenzen noch mit rein und so, manche Firmen kaufen die dann ein und das muss ja dann auch wieder monetarisiert werden und so und dadurch, und das kann halt so ein Hobbygemeinschaft, so ein Open-Source-Projekt, was halt vielleicht aus Nerd-Freunden, die sagen, fünf Leute, die sagen, das muss doch auch mal so gehen, das kann halt schwer daraus erwachsen. Das heißt, das fängt immer mit dem Grundkapital an sozusagen und jetzt sind wir bei der Commons, was ist denn alles Kapital und wäre das nicht so, wenn wir andere Strukturen, unterliegende Unterstrukturen vielleicht auch schon nicht gehabt hätten, hätten wir nochmal einen anderen Zugang. Ich mache mal ein ganz verrücktes Beispiel, Berlin, Friedrichshain, der Stadtteil, also Berlin ist meine Heimatstadt, deswegen höre ich immer noch Berliner Radio sehr viel und da ist, die haben jetzt gerade beschlossen, dass sie, wenn sie in die Stadtstruktur Geld in die Hand nehmen und Pflastersteine zum Beispiel kaufen, müssen die Pflastersteine nach ökologischen Maßstäben, werden die jetzt ausgeschrieben. Das heißt, der Anbieter, der die Pflastersteine stellt, muss beweisen, wie die Lieferkette ist, wie die produziert werden, welche Stoffe da drin sind und. Die verändern sozusagen die Ausschreibung. Normalerweise musst du ja immer drei Anbieter einholen und dann immer den Anbieter, der am günstigsten ist, nehmen. Und sie sagen, nee, ein Kriterium ist jetzt, dass der Anbieter uns eben auch ökologisch beweisen kann, wie er sozusagen die Steine liefert, wo die herkommen, wie die produziert sind. Und damit sind die innovativ und sie setzen dann, sage ich jetzt mal, einen Maßstab, der langfristig gesehen dafür sorgen wird, dass Firmen anfangen, sich damit zu rühmen und sagen, wir halten das ein. Also wir können das bedienen und dadurch verändert sich der Markt sukzessiv. Das heißt, einmal muss man einen Stein ins Wasser werfen und die Wurzel auch ein bisschen verändern, um eine Breitenwirkung zu machen sozusagen. Und das ist im Softwaremarkt passiert, witzigerweise, gerade bei Microsoft sehr stark, um jetzt mal den Bogen zu machen, weil ich finde, Microsoft ist sehr Open-Source-lastig geworden. Also ich nutze zum Beispiel auch Microsoft Visual Studio, glaube ich, oder so, was ja jetzt auch Open Source ist, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal reingeguckt, ein bisschen drin gearbeitet und fand es jetzt gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Und ein paar andere Sachen, die funktionieren. Aber im Bildungsbereich, und jetzt, das hat Konrad so schön reingeschmissen, also wenn wir jetzt Bildungsbücher gucken oder überhaupt Lizenzen, was ich vorhin gesagt habe, oder eben diese ganze Welt von Wissenschaftspublikationen, also Open Educational Resources, Open Access und diese ganzen Sachen, also diese offenen Standards, wo wir sagen, nur so schaffen wir es, ein Bildungsniveau zu halten, indem wir gewisse Zugänge schaffen, die nicht an finanziellen Mitteln gebunden sind. Das finde ich halt ein wichtiges Statut. Und es kommt auch nicht von ungefähr, dass wir in der Gesellschaft eigentlich an so einem Punkt angekommen sind, wo das, ein bisschen aus Amerika getrieben, weil die halt viel stärkeres Monetarisierungsmodell hinter dem Bildungsbereich haben, wo wir sagen, wir müssen, also wir verändern das, indem wir sozusagen ein Gegenmodell schaffen und sagen, nee, Bildung und Wissenschaft sollte doch eigentlich einen freien Zugang haben, damit wir sie überhaupt gesellschaftlich weiter wachsen können. Und das ist selbst in Amerika ein großes Thema geworden sozusagen und auch zunehmend wird. Und jetzt kommt die Frage, ist das auch nicht so, dass wir im Wissenschaftsbetrieb eigentlich davon abhängig sind, dass das so ist, meiner Meinung nach? Weil ich kann mir das nicht anders vorstellen. Dass wir nach oben, beziehungsweise anders gefragt. Also bei Johanna weiß ich, du bist ja gerade dabei, du hast ein Forschungsprojekt, ne? So, ihr seid sogar ziemlich weit, habe ich das Gefühl. Zumindest hatte ich den Eindruck, letztes Mal, als wir drüber gesprochen haben. Es gibt, ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Es gibt zwei Vorhaben, bei denen ich beteiligt bin. Es gibt Einmal das Digital Fellowship, wo wir, der Kollege Eberhard Waffenschmidt und ich, die Idee war, noch vor Corona-Zeiten einen Editor zu machen, um diese unübersichtliche Elias-Oberfläche zu umgehen, wenn man Formelfragen erstellt. Weil ich hatte davor schon welche erstellt und das fand es ziemlich anstrengend und habe oft geflucht und habe gedacht, aber eigentlich, damit die Studierenden sich nicht immer nur die Lösungen über WhatsApp schicken können, braucht man einfach viele Fragen. Und da war die Idee, so einen Editor zu bauen, weil ich dann festgestellt habe, man kann da so eine XML-Datei exportieren aus Elias und dann müsste man ja irgendein Tool bauen können, mit dem man das machen kann. Und da sind wir jetzt relativ weit, also da sind wir auch gegen Ende jetzt schon. Da gibt es jetzt ein Aufgabenverwaltungstool als Prototyp in Python und auch in Python eine Auswertungsgeschichte, um genau diese Rundungsfehler, die auch schon kamen. Und auch die Fehler, die man ja selber als Dozent immer auch noch macht, man hat ja dann doch immer so eine Aufgabe mit drin, wo man die falsche Lösung angegeben hat, um solche Sachen nachzukorrigieren. Und das kann man mit diesem Tool machen. Da haben wir jetzt, da gucke ich jetzt gerade, ob wir da Möglichkeit finden, das zu verstetigen, damit das also nicht nur jetzt gerade funktioniert, sondern auch noch in ein paar Jahren zusammen mit Elias, dass man offline solche Sachen machen kann. Das andere ist OER for EE, also Open Educational Resources für erneuerbare Energien. Da sind wir mit 6 Hochschulen zugange und das ist gefördert vom Land NRW. OER Content NRW ist die Förderlinie. Und da geht es darum, dass wir einfach Lehrmaterialien erstellen, die dann eben richtig Open Educational Resources sind. Die meisten Kollegen sind da mit, machen einfach Videos und letztlich auch PowerPoints. Aber da stellen wir uns natürlich auch schon die Frage, selbst mit PowerPoint kann man ja sagen, ne, das ist jetzt PowerPoint, ist Closed Source an sich. Aber PowerPoint ist so weit verbreitet, dass wenn ich jetzt dem Tobias meine PowerPoint schicke, dann ist er in der Lage, diese Folie für seine Lehre anzupassen. Ich weiß nicht, ich glaube, er braucht die nicht, weil er was anderes lehrt, aber es ist grundsätzlich möglich. Das sind so Fragen, die wir anfangen, uns zu stellen. Was ist denn eigentlich mit Videodateien? Stellen wir nur das fertige Video zur Verfügung oder auch, ne, also gewisse Rohdaten, so die Audiospur, die Videospur separat vielleicht, sodass man als Nutzender dann auch sagen kann, nee, also bei mir in meiner Veranstaltung, ich mache nur die eine Hälfte von dem Ganzen. Ich will mir Minute 3 bis 5 und Minute 7 bis 10 zusammenschneiden und aber meinen eigenen Audiokommentar oder was auch immer. Ich weiß auch gar nicht, wie realistisch sowas ist, ne? Weil das ist ja auch immer viel Arbeit. Naja, oder ich will vielleicht aus eurem Material mal einen Audio-Podcast machen, weil je nachdem, welche Lizenz ihr habt, dürfte ich das ja auch einen Remix draus erstellen und nur das Audio nehmen und nicht das Video sozusagen. Also, ne, Remixen und Mashups und so. Ist ja auch ein großes Thema bei OER. Also nimm das und nutze das für deine Zwecke weiter, je nachdem, wie ihr das rauspubliziert. Und ich finde das schon schön, das Originalmaterial so zur Verfügung zu stellen, dass sich das auch sehr, sehr gut weiterverarbeiten lässt, sozusagen. Also das, ja, wir sind da gerade am Überlegen, was heißt das denn? Und diese Plattform Orca von Land NRW, wo das dann hochgeladen werden soll, die gibt es ja auch noch nicht live. Das heißt, wir wissen auch noch gar nicht genau, was ist auch eine sinnvolle Art, die Sachen zur Verfügung zu stellen. Wie funktioniert die Suchmaschine von Orca? Was ist da möglich? Und meine Jupyter Notebooks, die ich aktuell auf GitLab habe, weil die Hochschule leider bisher keine solche Möglichkeit selber zur Verfügung stellt, da habe ich auch jedes Mal dann gefragt, wenn es die Möglichkeit gab, gibt es denn auch ein Git? Aber ich weiß noch nicht, ob das Orca das kann. Also ich fürchte eher nein. Was man natürlich immer noch sagen muss, um es nochmal einzustreuen, weil GitHub tatsächlich einfach der Hub ist und es, also wir haben ja auch institutionell bei uns, bei ZBMed auch ein eigenes GitLab zum Beispiel. Es gibt viele Audi, die das auch nutzen, teilweise auch fürs Forschungsdatenmanagement durch gewisse Erweiterungen. Aber das kleinere Problem, was ich einfach dort sehe, oder das Schöne ist, dass Git selber ja eigentlich ein offener Standard ist. Das heißt, sollte sich jetzt irgendwie GitHub wirklich zum total evil Empire entwickeln aus irgendeinem Grund, ja? Vielleicht wegen des Besitzers oder so, ja? dann kann man relativ unproblematisch und zügig das umziehen und dann läuft es halt auf GitLab oder halt sonst wo. Ne? Das ist der große, große Vorteil. Sehr schön. Das heißt, Tobias, eine Welt mit oder ohne freie Software im Wissenschaftsforschungsbetrieb? Du bist ja schon am CERN gewesen, hast dich ja inspirieren lassen. Insofern ahne ich deine Antwort, aber ich bin mir nicht sicher. Ich vielleicht muss man es andersrum fragen. Das ist, vielleicht ist eine Welt denkbar, jetzt auch ohne proprietäre Software. Ne? Also ich weiß es nicht. Also ich mir gefällt da Konrads Ansatz zu sagen, wir hier im Wissenschaftsbetrieb oder auch in der Lehre benutzen wir die Tools, wo man reingucken kann, wo man wirklich weiß, wie funktionieren die, kann dahinter schauen oder gerade auch das Zusammenspiel von verschiedenen kleinen Software, wie es in Unix üblich und ich pipe dann durch, um eine Aufgabe zu erledigen. Das ist dann eventuell etwas umständlich, aber man hat es danach verstanden. Wenn dann unsere fertigen Studierenden in die Wirtschaft gehen und da dann halt vielleicht nicht so viel Zeit ist, sich damit zu beschäftigen, dann kann man natürlich eine proprietäre Software nehmen, in der die Lernkurve viel steiler ist, man das viel schneller lernt, aber weil man auch weiß, was eigentlich für eine Funktion dahinter steckt. Und insofern hat sie, denke ich, da ihre Daseinsberechtigung. Also zum Beispiel, ich habe mich jetzt nicht groß mit Videoschnitt auseinandersetzen wollen, auch wenn das jetzt dein Thema ist, Christian, von der Diplomarbeit, aber oder eins deiner Themen. Und ich bin da mit Camtasia echt gut zurechtgekommen. Das ist eine proprietäre Software und es ging wirklich intuitiv und schnell und so. Und hätte ich bestimmt auch mit einer freien Software hingekriegt, aber es war Corona, ich musste schnell irgendwelche Videos erzeugen und das war jetzt die effektivste Methode. Ich glaube, das ist dann dieses zweischneidige Schwert, was wir vielleicht dann hier auch haben, ne? Und sagen, wenn wir es beibringen, machen wir es auf den schweren, steinigen Weg, dann wissen es alle, nach einer Anwendung kann man mit dem Wissen dann vielleicht einfach effektiver solche Software bedienen. Ja, ein schönes Beispiel, weil es tatsächlich so, also es gibt ja auch schöne freie Programme und OBS, also Open Broadcaster Studio, wird ja auch immer gern genommen, wenn es halt darum geht, so ein bisschen Streaming zu machen oder vielleicht um ein paar Screencasts einfacher zu erstellen. Aber die Lernkurve dort ist bedeutend höher, als jetzt mal schnell Camtasia zu nehmen und sich das schnell reinzuziehen, Pfeile reinzumachen und wieder rauszurendern. Das finde ich spannend, weil das ist nämlich genau das Thema im Bildungsbereich, weil im Grunde gebe ich dir recht, also du hast relativ schnell einen Bedarf damit decken können, der auch naheliegend und richtig war. Gleichzeitig hast du aber gesagt, also Hochschule oder Wissenschaftsbereich ist auch ein Feld, wo man experimentieren sollte, um Konzepte zu verstehen, also auch mal in den Code reingucken, weil man später nach der Hochschule, also dieses freie Universum vom Bildungs- und Raum, Aneignungsraum ja nicht mehr zur Verfügung hat. Und dann aber die Konzepte mitbringt, um schneller in andere Software reinzukommen und so. Also es ist ein Spagat zwischen beidem. Und du hast als aus dem Arbeitsblickwinkel gesagt, ich habe jetzt ein Problem und ich brauche jetzt mal ganz schnelle Software, die das Problem löst. Und da bist du mit Camtasia glücklich geworden. Wahrscheinlich, weil dir auch nicht bekannt war, hätte ich es dir sagen können, dass es auch ähnlich gute Software gibt, die du dir auch installieren könntest. Aber brauchtest du nicht, weil das ist dann auch in aller Munde. Das ist halt so ein bisschen der Primus, weil sehr weit verbreitet und viel Material draußen dafür da. Die sind doch gut aufgestellt und wir haben die Lizenz. Das ist ja auch mal so, man guckt ja, was man hat. Also es war ja für dich zur Verfügung sozusagen. Und du bist nicht in die Situation gekommen, dass du reingucken musstest, um das Konrad-Beispiel mal aufzugreifen. Du musstest ja nicht hinter die Türen gucken, sondern du wolltest ja auch gar nicht hinter die Tür gucken, sondern du wolltest ja schnell zur Potte kommen. Ich finde aber die Idee, die du vorher gesagt hast, zu sagen, eigentlich ist Hochschulbildung, Hochschulforschung, auch der Bereich, wo man eben mal hinter Türen und Ecken, auch in die Ecken reingucken muss, weil wenn wir das hier nicht tun, wo tun wir es denn sonst sozusagen? Weil wir es draußen in betrieblichen Institutionen wenig Raum, bis gar kein Raum oft für sowas noch ist. Das heißt, wenn freie Software, dann doch eher in den Hochschulsektor oder im Bildungssektor und im Forschungssektor, wenn wir uns jetzt mal irgendwie fokussieren müssten. Würde ich sagen, ja. Dann also es ist vielleicht auch ein Beispiel, wo ich mir jetzt auch länger Gedanken drüber gemacht habe, ist für eine Veranstaltung, in der es um auch Hardwareentwicklung geht. Und da gibt es natürlich auch eine Auswahl an Tools der Hersteller. Und das wäre natürlich auch schön für Firmen nachher zu sehen, wenn die Studierenden gleich mit Praxiserfahrung an dem Toolhersteller 1, 2, 3 rauskommen. Aber ich habe mich entschieden, halt eine offene Software zu nehmen, die das auch Schritt für Schritt ausführt. Das ist dann halt nicht auf den Play-Knopf drücken und nachher kommt das fertig synthetisierte Modell raus, sondern man hat dann auch Zwischendateien, die weiterverarbeitet werden. Und genau, da kann man diesem Syntheseprozess halt genau zuschauen. Und habe ich mir auch gedacht, dass man da auf jeden Fall ein tieferes Verständnis dafür bekommt, wie das vom VHDL-Beschreibung einer Hardware bis nachher wirklich konfigurierten Baustein, was da alles passiert auf dieser langen Strecke. Ich leite jetzt mal so ein bisschen so die letzte Runde ein, sozusagen, weil wir haben es jetzt auch schon fortgeschrittene Zeit. Und ich fange mal bei Tobias gerade an, weil das gerade so schön passt. Würdest du denn sagen, dass wir zu wenig über freie Bildung, Open Source, Open Software, freie Software reden? Oder findest du das Maß, in dem wir uns bewegen, eigentlich immer noch ausgewogen genug, dass wir sagen, man muss jetzt gar nicht mehr justieren? Also wir sollten jetzt nicht hingehen und irgendwas ändern, sondern wie es gerade gelebt ist, beides ist da, ist völlig okay. Ja, die Frage, ob wir da zu wenig drüber reden, denke ich ja vielleicht schon. Also, oder zu viel. Ja, ist wie so manche Dinge, ich denke doch, man müsste schon mehr darüber reden oder einfach einen größeren Austausch haben, um zu wissen, was gibt es da eigentlich an Open-Source-Möglichkeiten und so. Also dass Johanna zum Beispiel sich mit den verschiedenen Aufgaben am ILIAS beschäftigt, fand ich jetzt eine ganz wichtige Information, die ich jetzt hier aus unserem Gespräch heute mitnehme. Und ich werde mich da auch auf die Suche machen, oder ich werde das schon. Verlinken das in den Shownotes. Jetzt ist das drin im Podcast. Jetzt hast du da, du hast jetzt hier Zuhörerschaft geschaffen, die sich dafür interessieren. Und alle, die das hören, sagen: Mensch, Johanna, wo ist das? Das müssen wir jetzt ausprobieren. Genau. Und ich habe da auch eine ganze Menge, ich habe da nichts zu gesagt. Ich habe mal mein E-Mail-Konzept nicht vorgestellt, aber ich habe eine ganze Menge von euren E-Mail-Konzepten mitgenommen. Ich weiß, ist wahrscheinlich auch nicht perfekt und so, aber das das hat zwar jetzt nicht direkt was mit Open Education zu tun, aber das einfach darüber reden und mitzunehmen, dass es das gibt. Sonst, ich meine, wenn man nicht drüber redet, dann gibt es halt als Textverarbeitung nur Word. Ne? Das denke ich mal, ist dann das gleiche Problem. Okay, Rabia, findest du, dass wir mehr über freie Software reden sollten im Bildungsbereich oder auch im Wissenschaftsbetrieb, oder findest du das eigentlich so, wie es ist, beides ist da, ist völlig okay? Oder weniger. Im Grunde braucht man da gar nicht drüber reden. Also das auf keinen Fall. Ich gehe da mit Tobias, wenn man nicht drüber redet, dann weiß man nichts davon. Ich bin, glaube ich, in meiner persönlichen Blase rede ich jeden Tag darüber. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass das zu wenig ist. Vielleicht noch in dem Hochschulkontext, wenn ich mich an meine Studienzeit erinnere, und die ist wirklich nicht lange her, war das nie Thema, ehrlich gesagt. Also da war man eher so als Studentin in Watte gepackt, weil man eben Studierende Rabatte hatte oder dass man Software umsonst bekommen hat, die eigentlich kostenpflichtig ist. Aber so wirklich über Open-Source-Lösungen gesprochen, kann ich mich nicht erinnern, leider. Ja, man wird angefüttert in diese Richtung, aber in die andere Richtung ein wenig. Hättest du dir da mehr gewünscht, auch im Studium schon Kontakt dazu zu haben? Ja, auf jeden Fall. Also hätte ich gerne mehr Awareness und mehr Vorträge oder vielleicht auch Workshops dazu erwartet. Ja, also Hochschule, ja, bitte mehr davon. In meinem Berufskontext ist gut so, wie es ist. Aber da hast du ja viel, habe ich ja gehört. Da hast du ja einen guten Ansprechpartner, den ich gut mitnehme. Ja, auf jeden Fall. Johanna, würdest du sagen, dass wir das Thema noch ein bisschen weiter ausbreiten sollen? Also auch aus dem Bildungsprinzip heraus, vom Zentrum für Lernentwicklung, sollte das mehr ein Thema sein, auch in Schulungen oder unter Kolleginnen oder für Studierende? Oder denkst du, es ist eigentlich so, wie es ist? Alles ist ja da, man hat das Wissen, der eine macht so, der andere so. Also ich wünsche mir mehr Support. Ich habe jetzt auch Kontakt zu einem neu berufenen Kollegen, der einen Jupyter Hub gerne hätte. Und den hätte ich auch gerne. Und den gibt es an der TH noch nicht. Und ich wünsche mir an der Stelle mehr Support. So, ne, dass da, wie soll ich sagen, dass die Infrastruktur auch für solche Open-Source-Sachen besser wird. Aber ich wünsche mir nicht unbedingt, also dass ich jetzt irgendwie rummissionieren müsste und bei jedem Kaffeegespräch jetzt über Open Source als Weltrettungsidee oder so, also das ist auch nicht so mein Thema, ne? Also es ist mehr so dieses, da gibt es so tolle Tools, die man nutzen kann, wo man die Lehre innovativer, digitaler und was weiß ich was gestalten kann, und da wünsche ich mir mehr Support und weniger, dass so gesagt wird, na, die Hochschule ist hat sich für ein Betriebssystem entschieden und mehr wird auch nicht unterstützt. So, also das, mir ist aber auch klar, dass das Geld kostet und dass man da eben gucken muss, wie man sowas priorisiert, wenn sich da so viele Lehrende dann immer alle möglichen Sachen wünschen. Und im kollegialen Kreis untereinander, dass man sich ein bisschen mehr befruchtet auch mit, weil du sagtest gerade, ein Kollege, der jetzt kommt, Jupyter Hub, der hat da Ideen und dann Ja, wir haben am Colonia Institute for Renewable Energy eine Python AG. Da gibt es also schon so einen gewissen Austausch. Das heißt, da unterhalten sich vor allem die Doktoranden, die in Python ihre Simulationen machen, aber auch Studierende. Also ich schicke da gerne meine Studierenden hin, die dann dort ihre Python-Fragen stellen können oder sich informieren können, wie machen andere was und die dann besser reinkommen in Python dadurch. Das ist dann sehr spezifisch auf das Tool bezogen. Ansonsten haben wir jetzt, also ich habe noch einen Kollegen am Institut, der auch viel mit Linux arbeitet. Der ist mir jetzt witzigerweise irgendwie gar nicht eingefallen, als es hier um Linux ging. Deswegen, ich weiß Runde, nicht, Teil ich zwei. Kam auf. Ich habe das Gefühl, Konrad ist noch nicht leer. Und das ist aber, und da gibt es manchmal einen Austausch, also der hat mir seine LaTeX-Folien zur Verfügung gestellt als Template, die habe ich dann eine Zeit lang benutzt, dann habe ich mich ein bisschen verändert, habe ein bisschen mein eigenes Ding gebaut und so und das ist, da gibt es schon einen gewissen Austausch, also für mich ist da, ich weiß nicht, vielleicht ist das ein typisches Ingenieursdenken, ich will da einfach was haben, was gut funktioniert und was eine gute Lösung ist. Und damit kann man, glaube ich, viele Leute kriegen. Und wenn jetzt zum Beispiel Jupyter Notebooks eine super Sache für viele Lehrende sind, dann ist es eine super Sache vom ZLE aus, die didaktisch also zu erklären, warum das eine super Sache ist. Wenn das aber nicht so ist, vielleicht für manche Leute, oder wenn irgendein Programm eben nicht so praktisch ist, dann ist egal, ob es Open Source ist, dann braucht man das halt jetzt gerade nicht für die Lehre. Diplomatische Antwort. Konrad. Hast du das Gefühl, wir reden eigentlich viel zu wenig im Wissenschaftsbetrieb über freie Software und Open Source oder würdest du sagen, ach, egal, braucht man eh nicht mehr drüber reden? Das ist die Frage, was man mit mir meint. Ich befürchte, ich rede eigentlich den ganzen Tag nur drüber. Rabea kann das unterstreichen. Dennoch glaube ich, ja, sollte das etwas homogenisiert werden, nicht nur ich drüber reden, sondern auch viele andere auch. Und auch wenn ich immer so die ganz radikale Art und Weise vielleicht vorlebe, würde ich das jetzt auch nicht von allen als Anspruch erheben. Aber dennoch glaube ich, dass viele Leute, Rabea hat das auch vorhin schon gesagt, so in Watte gepackt und das gar nicht antesten. Und ich würde da mir mehr Mut wünschen, mal was auszutesten. Und tatsächlich ist das eine riesencoole Spielwiese. Und man kann so viel lernen. Wir sind ja hier zum Lernen. Es geht ja um Erfahrung sammeln. Und natürlich geht es auch manchmal darum, Lösungen zu generieren. Ja, so klar, wenn ich irgendwie eine Slides haben möchte und irgendwie jetzt die haben möchte, dann möchte ich irgendwie das mit PowerPoint machen und eben nicht durch LaTeX und Beamer und sowas durchgehen. Nachhaltig ist das nebenbei viel besser. Und kurz gesagt, ich würde sagen, ja, wir sollten mehr darüber sprechen. Wir sollten mehr Leuten die Möglichkeiten zeigen und vielleicht auch so kleine Anfänge zeigen, eher auch wieder die Carpentries, ein super Einstieg nebenbei, ja, um einfach mal anzufassen, was da draußen geht und auch mal ein bisschen programmieren kennenzulernen und unter die Haube zu blicken. Und mit dem Ding dann vielleicht selber mündig zu sein, zu sagen, okay, in dem Fall nutze ich jetzt dieses coole Open-Source-Tool, in dem Fall nutze ich jetzt einfach mal dieses tolle, glatte, proprietäre Ding, was einfach Getting Shit Done macht für mich, ja, und einfach die Sachen fertig macht. Okay, jetzt habe ich mir zum Schluss noch Fragen überlegt, die ich euch gerne mal einfach so an den Kopf schmeißen möchte und ihr guckt mal, wie ihr, ob ihr kurz oder lang darauf antwortet, das habe ich freigestellt. Also man kann auch mit einem Satz oder mit einem Wort darauf antworten oder eben ausführen, wenn man das Gefühl hat, das ist erklärungsbedürftig. Und bei Konrad habe ich mir gerade überlegt, habe ich eine Frage, die, glaube ich, ganz gut passt. Konrad, würdest du sagen, sprichst du von Linux oder benutzt du GNU Linux? Die alte Debatte. Also man muss sie tatsächlich kurz ausholen, denn Linux ist eigentlich nur dieser harte Kernel, also diese dünne Schicht zwischen Hard- und Software sozusagen und alles drumherum, das ganze Universum, also von LS und CD, was wir vorhin alles hatten, solche Sachen, also die ganzen Applikationen, die das Ding erst nutzbar machen, ist eigentlich sozusagen, GNU war zuerst und dann wurde der Kernel geschrieben, früher war der Herd angedacht und solche Späße, also wir können jetzt hier groß in die Historie einsteigen, machen wir nicht. Ich persönlich spreche meistens von Linux, aber ich weiß, man sollte eigentlich GNU Linux sagen und damit auch dem ganzen Ökosystem drumherum ihre Schulden oder ihre tun. Alles klar. So, Tobias, dich würde ich gerne fragen, du bist ja ein bisschen unterschiedlich unterwegs, aber ich glaube, ich habe es schon gehört, aber ich frage es trotzdem mal. Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen einer freien Textverarbeitungssoftware, ist es OpenOffice aus Tradition, LibreOffice, weil es pragmatisch jetzt ziemlich verbreitet ist, oder doch eher LaTeX oder ähnliche Werkzeuge, die Textsatzsysteme sind? Ja, LaTeX ist dann die kurze Antwort, hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, weil what you get is what you want. Das ist mir dann doch irgendwie lieber. Und ja. Ja. Super. Ja, finde ich gut. Reicht. Johanna, Kommandozeile oder doch grafische Oberfläche? Das kommt drauf an, kann ich immer nur sagen. Also natürlich mache ich ganz viele Sachen auf der Kommandozeile und irgendwie Git-Status oder irgendwie solche Sachen, wobei ich das Magit mal jetzt auch lernen möchte, diese Emacs-Geschichte davon. Mhm. Aber ich kann es noch nicht, also ich habe es noch nicht ausprobiert. Es gibt halt Befehle auf der Kommandozeile, da kann man ganz schön viel Mist machen und ganz schön viel kaputt machen, wenn man aus Versehen. Und dann, wenn ich in dieser Situation bin, dass ich denke, ich weiß gar nicht, was ich da tue, dann ist mir meistens die grafische Oberfläche so eher, dass ich da mehr verstehe, was ich tue. Wenn ich aber einigermaßen verstanden habe, wie der Befehl funktioniert, dann bin ich halt auf dem Terminal schneller. Also bevor ich dieses YAST, das ist der Package Manager in OpenSUSE, starte, der ziemlich viel Ressourcen braucht, dann mache ich das mit der Kommandozeile, mit dem Zipper, mit dem Befehl und kann da auch meine Software updaten und nachinstallieren, was ich da möchte. Das ist also von dem her, ich könnte nicht auf eins von beiden verzichten. Das muss ich jetzt wirklich so sagen. Also sowohl als auch. Okay, finde ich gut. Rabia, du hast erzählt, du bist sehr stark von Konrad beeinflusst. Und Konrad hat dich auch sehr stark in diese Linux-Welt noch ein bisschen oder fördert dich in diese Richtung. Ob du jetzt von alleine auch drauf gekommen wärst, weiß ich jetzt nicht, aber er ist zumindest dabei, dass du dranbleibst. Jetzt stell dir mal vor, Konrad müsste jetzt mal in ein Paralleluniversum für ein paar Jahre verschwinden, weil der ist jetzt weg, der wurde abberufen sozusagen. Und du sollst die Fahne hochhalten. Würdest du hingehen und würdest sagen, dass du die Welt verbessern willst, indem du allen Leuten auch die guten Seiten von Linux erzählst und ihnen nahelegst, das doch unbedingt mal zu probieren? Oder würdest du sagen, so wie du, naja, beide Welten sind okay, lass die Leute doch selber leben? Solange wie Konrad weg ist? Ich glaube, Konrad macht auch das Zweite. Also ich würde es niemandem aufzwingen, aber ich würde auf jeden Fall auch ein bisschen fangirlen für Linux. Sehr schön, super Antwort. Danke. Ja, jetzt würde ich sagen, in den letzten paar Minuten kriegt jeder auch die Chance, nochmal so vielleicht nochmal für sich einen abschließenden Satz zu sagen, in Bezug auf diese Folge jetzt oder in Bezug auf das Thema oder was auch immer oder was er schon immer sagen wollte zu für oder gegen Linux oder für oder gegen andere Betriebssysteme oder freie Produkte oder nicht freie Produkte. Sozusagen die Abschlussrunde mit allen Gedanken, die euch noch durch den Kopf gehen. Wenn ihr keine habt, müssen wir... Allen Gedanken? Ein Gedanken. Ja, genau. Es darf nur einer sein. Ich habe vielleicht jetzt was ganz Persönliches. Ich habe schon irgendwie als Kind mal so einen Wärmflaschen-Pinguin geschenkt bekommen. Vielleicht war das irgendwie schon die Vorprägung. Dazu muss man jetzt sagen, der Hörerschaft, die Linux nicht kennen, das Maskottchen von Linux ist ein Tux, also ein Pinguin sozusagen, ein ganz süßer. Und der heißt Tux. Gibt in der Bildungswelt, also ich benutze ja relativ viele freie Programme, also G-Compress und TuxPaint und TuxMath und so. Und das ist immer der Pinguin, der als Maskottchenfigur sozusagen durchgängig in diesen Spielewelten für Kinder unterwegs ist. Meine Tochter liebt das, die ist großartig. Wunderbar. Ich würde sagen, es ist jetzt auch spät. Ich bedanke mich für alle, die da waren. Ich finde es schön, dass wir mal so einen Überschlag gemacht haben. Heute war ja tatsächlich mal so ein bisschen von den Betriebssystemen über Software hin in den Wissenschaftsbetrieb zu gucken. Das war komplett überhaupt nicht fokussiert, was ich aber auch persönlich ganz gut fand, da mal so einen allgemeinen Überblick zu schaffen, so aus verschiedenen Blickwinkeln, die wir jetzt hatten. Und ich würde sagen, dass ich das Thema mit Sicherheit nochmal aufgreifen werde und freue mich über jeden, der dann auch Lust hat, da nochmal dran zu bleiben. Vielleicht ein bisschen fokussierter Richtung Open Science mal denken, wobei ich aufpassen muss, dass ich nicht eine Konkurrenz zum Open Science Radio nachher noch habe, versehentlich sozusagen. Alles gut, alles gut. Aber vielleicht können wir ja sogar mal eine Folge zusammengestalten, müssen wir mal gucken. Das wäre vielleicht auch mal spannend. Sehr gut. Ich freue mich über jeden, der da war und hoffe, dass es für euch auch unterhaltsam war. Vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid heute. Danke auch. Ja, danke auch. Danke. Danke dir, Christian. Diese Folge steht unter einer CC BY SA Lizenz.